Moin Moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Game On Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Ich nicht. Das war was den, Neues. Nee, gewesen. Den Gag haben wir, glaube ich, 20 Mal schon gebracht. Das stimmt nicht. Ich glaube, wir haben sogar überlegt, ob wir den in die Routine am Anfang reinschreiben wahrscheinlich sollen. Wahrscheinlich. Wirklich? Ja. Ja, okay, dann wisst ihr auch schon, wenn es ein Gag ist, den es schon gab, dann wisst ihr auch schon, wer ich bin. Der Eddie. Eddie, what have you done to me lately? Eddie. Ja, kennt jetzt keine Sau. Wahrscheinlich die 0,01% die Eddie Murphy Stand-Up war aber saulustig. Als er früher noch richtig vom Leder gezogen hat und nicht diese weichgespülte Kacke, die dann gekommen ist. Ja, das ist krass, gell? Also ich kenne Eddie Murphy wirklich nur, also früher kannte ich ihn natürlich nur durch die Filme so, was man halt, was rübergeschwappt ist. Und erst durch Eddie habe ich dann kennengelernt, was für ein krasses Stand-Up-Sau der war. Und der ist mir richtig sympathisch. Ich meine, er ist mir mittlerweile unsympathisch, aber rückblickend, ja, Eddie ist dein Handy. Ja. Ich muss reingehen, ist Gunnar, ist wichtig für die Sendung. Ja, geh doch mal. Ja, genau. Kannst du nicht währenddessen sagen, wer du eigentlich bist? Ich bin der Simon, aber ich dachte, das weiß schon jeder. Schon thematische Ablenkung direkt am Anfang, wer sonst macht sowas? Ja, ich finde schon sehr berauschend, wir sind mit unseren Tangenten jetzt schon mittlerweile nicht mehr über die Begrüßung herausgekommen. Ja, aber wir schweifen schnell ab, aber auch schnell zurück. Ja. Eddie, geh woanders hin, wenn du telefonierst. Eben. Gut. Ja? Ja, lass doch Gunnar auch mal was sagen. Ja. Ich sitze gerade im Podcast, Gunnar. Ja. Ja. Ja, mach ich. Tschüss. Tschüss, Gunnar. Oh, du redest mit Gunnar wie mit deiner Freundin. Schöne Grüße von Gunnar. Ja, mach ich. Tschüss. Ja, ja. Das haben manche Redakteure hier an sich. Egal, mit wem man am Telefon redet. Okay, tschüss. Das ist meine Telefonstimme. Hi. Hallo. Hey. Hallo. Wie geht es dir? Nachdem wir es echt geschafft haben, nicht mal die Einleitung ohne Tangente zu überstehen, lass uns mal zum Thema des Tages übergehen. Läuft doch noch, oder? Nein, ich habe auf deinen Bildschirm geguckt, weil der hat komische Farben. Der hat komische Farben, kaputt. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass er überhaupt funktioniert. Tangente. Ein Tangente ist... Okay, ich habe eine Tangente. Der Fernseher, der Monitor sieht so alt aus, da könnte auch Duke Nukem 1 drauflaufen. Bravo. Ja, danke. Slow clap. Danke. Habe ich das Thema jetzt schon vorweggenommen? Ja, gell? Nein, du hast die perfekte Überleitung gemacht, denn darum geht es heute. Eigentlich ein Thema, was schon, wo wir gedacht haben, ist es spätestens Mitte des Jahres gegessen worden, aber jetzt ist es wieder hochgekommen sozusagen. Duke Nukem ist wieder da oder endlich da überhaupt da. Ich wollte gerade sagen, eigentlich wollten wir den Podcast schon vor 15 Jahren machen, aber es hat leider nicht aus verschiedenen Gründen nicht hingehauen, aber jetzt können wir ihn endlich machen. Ja, vor 10 Jahren hatte ich so viel Vorfreude auf das Ding und wollte es direkt spielen und hätte gerne einen Podcast gemacht. Es wäre so lustig geworden, wenn wir seit 10 Jahren jetzt Podcast gemacht hätten und wir dann einfach unsere enthusiastischen Reaktionen von 97 oder sowas dort mitnehmen. Wow, ein Duke ist angekündigt. Wow, ich kann kaum abwarten. Hast du den Trailer gesehen? Ey, Mitte 98. Das wird so ein tolles Jahr, das sage ich dir. Ja, ohne Scheiß. Kommen ja all die anderen Sachen auch raus. Daikatana kommt da auch raus. Ja, genau. Daikatana wird auch so super. Half-Life Episode 3. Ey, ja. Oh. Aber hier, der Eddie kann davon ein Liedchen singen. Der hatte tatsächlich bei Giga die Duke Nukem Forever Gedächtnispflanze. Ja. Oh, dein Rechner ist abgestürzt. Nee, ich glaube, der Rechner ist nicht abgestürzt. Ich glaube, der Monitor ist tot. Naja. Ja. Redet doch mal ein bisschen weiter und ich organisiere einfach einen neuen Monitor. Der hat auch keinen Bock auf die Farben. Die Duke Nukem Gedächtnispflanze. Ja, okay, da muss ich weiter ausholen. Es war tatsächlich, also wie lang das schon her ist, das ist unglaublich. Wie lange muss das her sein? 8 Jahre? Da warst du noch jung. Da war ich noch jung und hübsch. Das Krasse ist, dass wir ja schon damals, also es war bei Giga noch, vielleicht kennt es noch die ein oder anderen, Giga Games, damals mein ehemaliger Kollege Hannes Appell, Gott hab ihn selig, er lebt ja noch. Wir haben zusammen den PC-Bereich gemacht und schon damals war Duke Nukem lächerlich krass verspätet. Deshalb sind wir überhaupt erst auf die Idee gekommen, die Duke Nukem Forever Gedächtnispflanze zu machen. Das heißt, wir haben einen kleinen Baum gepflanzt, haben wir ein lustiges Filmchen gedreht, kann man sich auf YouTube angucken. Simon will nicht, dass ihr es seht, aber weil wir haben uns natürlich weiterentwickelt, aber damals war das zum Glück ein super Comedy-Movie, was wir gedreht haben. Die drei beiden heißt es, könnt ihr euch bei YouTube angucken. Jetzt hört doch mal auf! Und da seht ihr, wie wir die Duke Nukem Forever Gedächtnispflanze einpflanzen. Und das war so ein Geldbaum. Und die Idee war halt wirklich im Prinzip, das Ding so lange zu gießen, zu hegen und zu pflegen, bis das Spiel rauskommt. Und wenn es dann halt irgendwann rauskommt, stell dir vor, wie würde jetzt die Pflanze aussehen? Das wäre ein fucking Baum. Ja, das ist echt schade, dass wir die nicht irgendwie mitgenommen haben. Ja, weil der Hannes der Spacko Cola reingegossen hat und die gekillt hat. Ja, ja gut, außerdem bei der ganzen Konkursmasse wäre es wahrscheinlich mitverkauft worden am Ende. Das hätte eh nicht geklappt. Wer möchte die einmalige 5 Euro, okay. Das war eigentlich eine coole Idee, es war ein cooles Projekt, es hat leider nicht geklappt. Ja, aber bei dem Spiel kann man auch nicht erwarten, dass es noch rauskommt. Also wirklich, ich habe es gegen Ende auch nicht mehr erwartet. Aber es wäre jetzt ein richtiger, robuster, dicker Baum gewesen. Und wie lange ist das her? Das zeigt aber schon, dass zu dem Zeitpunkt, als wir die Pflanze gemacht haben, da war es ja dann auch schon die haben sich ja dann verschoben, genau, tausende Male. Die haben sich recht früh schon angefangen zu verspäten. Also wirklich direkt, die haben von Anfang an einfach zu früh gesagt, es kommt 97 oder so. Und dann kam es ja nicht und dann kamen die ersten Trailer und dann denkt man, ja, nächstes Jahr. Ich habe nachgeguckt, die haben ja wirklich bis 2009, haben die kontinuierlich von 97 bis 2009 kontinuierlich Trailer immer wieder gemacht. Und Bilder und Neuigkeiten. Ja, und wo du denkst, ey, das ist, what the fuck so? Ich meine, was macht ihr? Wir sind ja auch in diversen Internetforen und auch da wurde ja, da gab es ja dann auch den einen oder anderen PR-Manager, der die Möglichkeit hatte, das zu spielen und in diesem Forum dann immer erzählt hat, nee, Leute, es existiert tatsächlich, ich habe es auch gespielt, es funktioniert. Nur ja, man hat trotzdem nie wieder was so gehört. Was ist passiert? Es gab ja auch Videos also nicht nur Zwischensequenzen oder so, sondern wirklich von Gameplay-Material, wo du schon ungefähr eine Vorstellung hattest, wie das dann aussehen könnte. Aber es ist halt schon krass, dass die es geschafft haben, irgendwie mit so. Also es ist ja auch ein Running Gag geworden. Also ich glaube, Duke Nukem Forever hat alle Phasen einer Spielankündigung durchlebt. Zweimal. Wirklich? Also von Vorfreude bis Ernüchterung, von der ganzen Phase oder Jahren, wo nur lustig sich drüber gemacht wurde und ganze Gags entstanden sind, bis hin dann wieder zu neuer Hoffnung, die wieder enttäuscht wurde, die in noch krassere Gags, also es wurde wirklich, wie du es gesagt hast, zweimal jede erdenkliche Phase in diesem Videospielzyklus erreicht. Also es ist wirklich ein absolutes Phänomen. Und auch ein Phänomen, weil man ja wirklich, also mittlerweile hat es ja so einen Hype erzeugt, man will es, egal ob es gut ist oder nicht, man will es spielen. Ja. Ich habe jetzt, wo es wieder angekündigt wurde, was mich ja noch mehr überrascht hat, als dann, dass es gecancelt wurde, mit ein paar Leuten geredet, die heute keine Gamer mehr sind, so, die kannten Duke Nukem noch. Ja. Meinst du, ey, da kommt jetzt endlich Duke Nukem raus? Dann meinte ich, was, echt? So, das ist doch irgendwie, weißt du, das sollte, also der erste kam doch damals. Du meinst natürlich Duke Nukem Forever. Habe ich doch gesagt, ich habe nur vernuschelt, okay. Deswegen hat es ein bisschen ein indizierter Titel angehört. Ich bin gerade jetzt hier wieder angekommen, nachdem ich einen neuen Monitor organisiert habe, der mir das Bild auch anzeigt. Juhe. Und muss mir dann nachher nochmal natürlich alles anhören. Einmal vielleicht einen Titel falsch gesagt. Ja, aber wenn du... Wir haben hauptsächlich über die Duke Nukem Forever Gedächtnispflanze geredet. Genau. Und es geht hier alles darum, ich kenne die Gedächtnispflanze natürlich nicht, weil ich da damals nicht wirklich gigabehaftet war. Deswegen war es ja draußen jetzt auch. Eben. Ich musste vor Scham rausgehen, weil ich darüber nicht mitreden kann. Die wäre heute ein Baum, Alter. Ja. Die wäre wirklich ein Baum. Also ganz kurz, dass der Gregor auch weiß, wir haben damals eine Pflanze gepflanzt und haben angesagt, wir werden sie so lange gießen, bis das Spiel rauskommt. Sie und hast dann gelogen. Und damals, ja, kann man so sagen. Wir haben knallhart gelogen. Aber sie ist dann natürlich, hat sie es nicht überlegt, weil ein dummer Kollege Cola reingekippt hat. Und sie hätte es auch sonst nicht bis heute überlebt, weil wir hätten auch niemals gedacht, wir haben damals gedacht, haha, komm, ein Jahr das halt mit durch, dann ist das Spiel da. Ganz im Ernst, wenn die aber den Zyklus von Duke Nukem dann gespiegelt hätte, dann hättet ihr eigentlich alle 3 Jahre die Pflanze einmal austauschen müssen, komplett. Ja, gegen durch eine andere Engine. Ja, genau. eine bessere Pflanze mit mehr Blättern und so. Ja, mehr Blätter, also alles, einfach farbenschöne. Wir hätten so einen fucking Bonsai-Baum nehmen müssen, damit er überhaupt die Zeit überbrücken kann, selbst in seinem Leben. Ich würde wirklich, ich meine ganz ehrlich, ich werde mir das Duke Nukem Behind the Scenes, so war alles wirklich Buch, werde ich mir kaufen von irgendwie George Broussard. Ich weiß nicht, ob das kommt, aber ich gehe davon aus, dass sowas kommt. Oh, der Uke ist da. Uge, ganz kurz, vielleicht kurzes O-Ton-Zitat zu Duke Nukem. Also, was denkst du über Duke Nukem Forever, dass es wieder da ist? Naja, ihr wisst ja, Duke Nukem Forever ist ja letztes Jahr schon rausgekommen und Duke Nukem Forever ist eigentlich jetzt nur so ein Rip-Off. Hab von dir geklaut, ja, eindeutig von Duke Nukem geklaut. Oh, wir kriegen Spiele. Oh. Eine Sekunde, jetzt müssen wir gerade mal hier eine Tangente an den Start bringen. Kaminfeuer. Oh Gott. Alter, Last Window, geil. Last Window? Mein Lieblingsspiel des Jahres. Hotel Dusk Teil 2. Ah, oh, das wird so super. Bei Hotel Dusk bin ich ein bisschen eingepennt. Ich habe so zweimal durchgespielt. Egal, zweimal. Egal. Aber ihr habt natürlich... Ist ja nicht so, als ob du nicht genug Spiele hättest. So, du, nein, auch zweimal. Ja, ich spiele nur Grafik-Adventures durch und alle zweimal. Ich weiß nicht, warum. Ich fasse privat nichts mehr anderes an. Also, es ist total strange. Ich weiß, keine Ahnung. Apropos, der Duke. Nein, aber um wieder zum Thema zurückzukommen, natürlich, ihr habt ein bisschen ausgeführt, wie das hier mit Duke Nukem Forever gewesen ist. Ich möchte gerne vorne ab, damit wir natürlich, weil der Duke hat ja ein bisschen weitreichendere Geschichte als New Duke Nukem Forever, würde ich gerne vorab einmal die Restgeschichte vom Duke einmal kurz mit euch bequatschen und dann können wir in die große Duke Nukem Forever Erwartungshaltung, Vorfreude, Enttäuschung, wieder Erwartungshaltung, wieder Vorfreude, wieder zurück. Also Arie, ich muss direkt erstmal ein paar Sachen klarstellen. Ich mach's auch immer falsch, weil ich es mir damals als Kind angewöhnt habe und auch nicht mehr aus dem System kriege. Genau Metroid? Wie Metroid, wollte ich gerade sagen. Aber er heißt ja eigentlich Duke. Es wird richtigerweise Duke Nukem ausgesprochen. Aber das heißt doch die Dukes of Hazzard. Nee, genau. Die Dukes of Hazzard. Ich glaube, ist das nicht ein britisches und amerikanisches Phänomen? Das klingt doch viel cooler. Nee. Also Duke ist, glaube ich, die englische Aussprache. Nein, man sagt Duke. Man sagt auch Nuke. Naja, eigentlich, wenn man ganz korrekt Duke ist... Duke Nukem, das ist aber Scheißname. Ganz ursprünglich hieß er ja auch nicht Duke Nukem mit einem E, sondern Duke Nukem mit einem U. Ja, was sie aus rechten Gründen gemacht haben, weil sie Schiss hatten, sie werden verklagt. Genau. Dann haben sie aber gemerkt, die haben sich den Namen ja gar nicht gesichert und haben direkt wieder umbenannt. Genau. Lass uns mal kurz auf diese Details eingehen, die haben wir auch relativ fix abgehandelt. Der Duke selber startete als Figur nicht in den bekannten Ego-Shootern oder als Ego-Shooter-Hauptcharakter, sondern war... Im Endeffekt damals, wer es auch immer noch damals kennt, eine Kopie von Commander Keen, wem die Spiele was sagen. Das war von id Software, die später durch andere Spiele bekannt wurden, auch im Ego-Shooter-Segment. Die hatten damals angefangen, Anfang der 90er, als Shareware Company. Bedeutet, die haben Spiele rausgebracht, von denen es quasi ein Demo-Level gab und wer wollte, konnte extra Geld bezahlen auf dem Konto und konnte das Spiel dann freischalten. Und das waren damals zu einer Zeit, wo es nicht wirklich viele PC-Spiele im Jump'n'Run-Segment gab, war das so eine Art die essentielle Jump'n'Run-Serie auf dem PC. Vor allem die männlichere Variante von Mario, die ja zeitgleich dann auf dem NES auch ein bisschen, alle begeistert hat, kam dann eben so die PC-Version davon raus. Genau. Ich habe mal gehört, aber ich weiß es natürlich nicht. Natürlich nicht. Es gab mal einen Ego-Shooter aus dem Hause id Software. Mhm. Ich meine, es war einer der allerersten, der in, ja. in so einer Burg Stolfenwein. Stolfenwein, ja, Stolfenwein 3D. Genau. Basel Stolfenwein. Genau. Basel Stolfenwein. Schloss Stolfenwein. Ja. Okay, ihr wisst, welches Spiel ich meine. Schon seit einer Minute. Und wenn man es durchgezockt hat, dann kam ein Geheimlevel und da waren lauter Commander Keens erhängt. Die hingen da und haben gebaumelt. Adolf seinen Folterkeller vermutlich dann. Das war ein Running Gag, den haben die selber eingebaut, dass sie ihr eigenes Maskottchen haben sie gekillt in ihrem Spiel. Okay. Ja, aber das weiß man natürlich. Aber lustig, dass zwei Ego-Shooter-Fabrikanten angefangen haben mit kleinen 2D-Sidescrolling-Spielchen, weil Apogee ist ja dann, sag ich mal, der direkte Konkurrent für eine gewisse Zeit gewesen von id Software. Also bei Apogee war der Publisher eben damals. id Software hat natürlich angefangen, Anfang der 90er mit den Commander Keen Sachen, waren sehr, sehr erfolgreich. Wie du gesagt hast schon, Simon, als das erwachsenere Äquivalent zu Super Mario, war damals natürlich, obwohl das noch nicht so ausgeprägt war wie vor 15 Jahren und auch heutzutage noch, dass die erwachsenen, coolen Leute haben ihre PCs und die erwachsenen Games und die Kiddies machen Konsole, das hat sich ja zum Glück ein bisschen gewandelt jetzt, hatte damals schon so angefangen. Commander Keen war zwar auch ein Junge, aber der ist im Weltraum gewesen und hat dort, was weiß ich, Schrauben eingesammelt und irgendwie solches cool. Zeug. Cool, männlich. Und Aliens hat er bekämpft, auf jeden Fall nicht der mit seinem Besen. Ich fand ja Commander Keen wirklich scheiße. Kann man echt mal auch so sagen. Fand ich scheiße. Ich habe immer die Shareware-Level gespielt und es hat mir voll gereicht. War Commander Keen nicht sogar auch beeinflusst von Flash Gordon ein bisschen? Es hatte viel von Flash Gordon, Flash. Einfach vom Look her. Flash. Ich sage immer noch, einer der besten Songs in den ersten 1 Minuten 30 wird total beschissen. Ah, ja, das stimmt. Ja. Das Schlimme ist, es kann bei Giga hatten wir immer den Games Flash, ja, und der kam ja jeden Tag dreimal oder so. Und immer wenn der Flash kam, alle immer Flash! Gesprochen von Wolf. Ja, es war geil. Ja, es stimmt, so finden die Leute hier wieder zusammen. Ja. Krass. Ja. Was ich noch sagen wollte, habe ich gerade vergessen. Es war sehr interessant. Doch, weil du sagtest, eine Kopie von anderen Spielen war ja im Grunde das erste Duke Nukem. Mhm. Und da hast du mehr recht, als du denkst, weil es gibt ja auch eine große Diskussion drüber. Stimmt. Es wurde von Turrican geklaut. Genau. Die haben von Mega Man Elemente geklaut. Damals war das ja noch normal. Du hast halt irgendwie eine Säule genommen, hast sie ein bisschen umdekoriert und das waren ja eh so endlos Säulen, bestehend aus einem kleinen Block. Mhm. Und damit haben die ganze Level gemacht. Und es gibt eine Menge Vergleichsbilder im Netz, wo du siehst, ja, okay, das kann man nicht leugnen. Sie haben wirklich Sachen aus Turrican genommen, haben sie anders eingefärbt und haben sie in Duke Nukem untergebracht. Also was Apogee... Finde ich sehr lustig. Ja, gemacht. Du hast absolut recht. Stehst du mal heute vor, nimmst einen 3D Mario, klaust den einfach, baust ihn irgendwo rein. Ja, machst einen Sonic draus und schon. Ja. Drei Noten. Ja, sowas gab es auch bei NES-Spielen, wo dann irgendwelche Publisher ihre einfach Spiele genommen haben und dann Bibelcharaktere reingeschraubt haben. Ja, ja. Und dann muss irgendwie Video Game Nerd hat das, glaube ich, mal. Es gibt ja auch von dem bekannten It-Shooter, nicht dem allerersten, sondern dem Nachfolger, der auf dem Mars spielt, gibt es ja Super Noah's 3D Ark. Wer es kennt. Da wurde... Aber was? Super? Ach nee, Entschuldigung, das war von Stolfenbein. Nicht von dem Teil. Da wurde genommen als Grundlage, die Super Nintendo-Fassung. Und du spielst nicht einen Soldaten im Zweiten Weltkrieg, sondern du bist Noah, der auf seiner Arche herumläuft und dort mit einer Zwille dann Tiere abschießt, damit er die einlagern kann, damit sie auf der Arche dann... Wie war das eigentlich damals bei der Arche? Wie muss man sich das vorstellen? Pizza? Da ist Noah. Ja. Wie war das damals mit der Arche? Wie hat er das gemacht, dass die Viecher, zum Beispiel Elefanten, die in heißen Gebieten groß geworden sind, und Eisbären, hatte der irgendwie so eine Kühlzone oder wie hatte der da 10 verschiedene... Ja, um es mal kurz zu fassen, hat er alles. Ja, hat er. Und Wege sind unergründlich. Ja, eben. Und außerdem sind die doch in letzter Sekunde mit dem Schiff aufgebrochen. Wie haben die es zum Beispiel geschafft, dass da die Schildkröten auch noch rechts... Oder Schnecken... Ja, nein, die Schildkröten sind ja mitgeschwommen. Ja, genau, oder wie so Saugnäpfe einfach ans Boot geheftet. Ja, okay, aber haben die dann auch gesagt, ey, warte, da kommen noch die ganzen Schnecken, die müssen wir mitnehmen. Ja, die hatten natürlich die Giraffen, die oben geguckt haben, und die haben noch mal, die konnten natürlich sehen, wer noch weiter am Horizont dort ist. Ah, ne? Okay, ja? Das macht Sinn. Und, weißt du, du kannst dumme Fragen stellen. Ja, das war, ich dachte, da war vielleicht... Religion, nein, Leistung gehabt. Ich dachte vielleicht, da war eine Logiklücke bei Religion, da bin ich total das auf falschen Dampf. Ich bitte, seit 1000 Jahren, da gibt es doch keine Logiklücken. Nee. Nein, das war aber jetzt nur kurz abgeschweißt eben. Du hast absolut recht, Simon, was das alles angeht. Apogee war auch eben ein PC-Computerentwickler, hat viel kleines Zeug gemacht, aber hat eben, nachdem id Software mit Commander Keen so einen großen Erfolg hatte, und ich kann mich auch noch ganz genau erinnern, in der Form, ich habe mit Commander Keen nie Berührungspunkte gehabt, weil ich keinen PC hatte damals. Kumpel von mir aus der Schule hatte einen PC und dann hat er mal geschrieben, Commander Keen, boah, toll, super, ne? Und ihr mit eurem Mario-Scheiß und Sonic und sowas, hier, Bullshit, braucht kein Mensch. Nachdem man es natürlich danach gesehen hat, okay. Aber es war trotzdem... aber erstmal mitschreien, ne? Um genau, zu connecten. Genau, aber man sieht, es hat einen großen Effekt eben gehabt. Das war so die einzige Jump'n'Run-Reihe, die dort was wert war. Und Apogee natürlich als residente Nachmacher und hatten, also ich habe hier gerade eine Liste von Spielen drauf, die haben eigentlich so tolle Games gemacht wie Supernova, Word Wiz oder Track Trivia. Keine Ahnung, was das jetzt alles ist, aber lauter Crap so von Mitte der 80er. Nichts gemacht außer Duke Nukem, oder? Das erste Spiel, was von dem einigermaßen bekannt ist, ist wirklich 1991 Duke Nukem. Kam ungefähr einige Monate nach Commander Keen aus, und das allererste Duke Nukem war tatsächlich ein 2D-Jump'n'Run von links nach rechts. Der Duke war natürlich eigentlich fast schon der Duke, den man heute kennt, noch leicht anders genannt. Er hatte keine Sonnenbrille, aber auch schon blonde Haare. Hatte er auf jeden Fall schon als Pixel-Art zu sehen. Ich glaube, ich werde dementsprechend nochmal im Artikel hier verlinken, dass sich Leute mal ein Video angucken können, wie das damals ausgesehen hat. Auf jeden Fall. Also wir müssen ganz viele One-Liner von ihm einspielen, hier von John St. John und so. Es gibt ein schönes, das muss ich nachher nochmal raussuchen. Es gibt so eine, wie ist der, John St. John? Oder? Ja, das ist der Name. Wie man das ausspricht, warum jemand so heißen kann, verstehe ich auch nicht, aber das ist der Sprecher. Genau, der Duke-Sprecher Es gibt ein ganz bekanntes Interview, wo er für eine Radiostation viele Sachen eingesprochen hat. Der hat übrigens auch, ich habe mal nachgeguckt, was er noch gesprochen hat, das ist herrlich. Der hat Big the Cat in Sonic Adventure gesprochen. Das ist krass, oder? Weil ja. Ich habe das gespielt. Ich habe mit Big the Cat überall geangelt. Ja, bis 100% so. Hab ich auch mir gemacht. Ist es nicht aufgefallen, dass es der Sprecher von Duke Nukem ist. Na gut, der hätte natürlich, wenn er ganz, ganz cool drauf gewesen wäre, wahrscheinlich noch irgend sowas Verstecktes reingetan. Ja, aber der hat noch mehr Come gemacht. Come get some. Ja, genau. Man muss echt mal gucken. Es gibt eine Menge. Ich habe eine Seite gefunden, die ist so lustig. Da liest da einfach nur quasi also Titel aus der Programmliste vor. Also du gehst in dein Windows und da irgendwelche Tools, so wie die heißen, liest er vor. Totlachen, wirklich zum Totlachen. Ich habe 5 Minuten zugehört. Einfach nur Duke Nukem, wie er einfach Sachen vorliest, die totlangweilig sind. Ich glaube, ich weiß auch, warum der so heißt. Text Edit. Das ist dann. Ich glaube, ich weiß, warum der heißt. Das ist so James Bond mäßig. Mein Name ist John. Saint John. So musst du es quasi vorstellen. Es klingt auch wie ein Künstlername, aber klingt nicht wie ein Künstler. Aber der hat, glaube ich, nur Spiele synchronisiert. Ist so nicht der Bruder von Airwolf da? Saint John? Egal. Wir wissen es nicht. Aber ist er nicht auch so ein bisschen, so wie er den Duke spricht, ist es nicht so ein bisschen eine Hommage auch an Bruce Campbell, habe ich mal gehört? Nee, der hat sich abgefuckt, dass alle seine Sprüche geklaut werden und er keine Tantiemen gesehen hat. Ja, aber also, nee, es ist eine Hommage an Clint Eastwood, soll es sein. Also es gut, ist natürlich mit Sprüchen aus. Ja, ja, genau, aber ich meine, die Art, wie er spricht, so Schäufel. Dieses kernige so. Wir haben nicht gesagt, ob der was taugt oder nicht. Also aus den Hoden heraussprechen, das ist dieses. Ja, genau, dieses. Clint Eastwood-mäßige. Ich hab's bei Wikipedia gelesen. So. Hab ich gelesen, dass es Clint Eastwood sein soll. Aber natürlich, klar, die ganzen Sachen sollen alle sein. Die Hard, Lethal Weapon. Er ballert ja sogar in Duke Nukem 2, glaube ich, im Intro. Ja. Ballert er so wie Mel Gibson so ein Smiley in so eine Zielscheibe. Ja, mich ist ja exakt so. Mich hat er ganz früh hat er mich immer erinnert, ein bisschen an Sledgehammer, ganz ehrlich gesagt. Ja, hat er, klar. Weil ich finde, er hat auch mehr von Sledgehammer als von allen anderen. Genau, er hat ja diesen gewissen Look einfach und die Knarre auch. Und auch die One-Liner eigentlich, wie man sieht, er ist ähnlich wie das Spielprinzip selber, was Apogee natürlich gemacht hat und teilweise auch, wie du erzählt hast, Simon von Turrican Grafiken, entliehen. Okay, ja. Kriegt er gleich wieder. Aber als Hauptcharakter hatte er damals schon eben diesen einzigartigen Touch irgendwie. Er war quasi wie Sledgehammer es gewesen ist, eine Art Parodie auf einen Actionhelden, der einfach so übertrieben cool war, dass er wieder cool geworden ist. Ja. Weil du hast immer diese Problematik, du hast natürlich einen coolen Helden, ob es ein Film ist, ob es eine Serie ist oder was auch immer ist. Wenn die One-Liner dort nicht richtig zünden oder wenn es da ist, dann ist er so gewollt cool. Aber so wie es Duke dann gemacht wurde, so ganz, ganz, dass der den Regler auf 300-400% gepackt, da war schon wieder eigentlich ganz cool. Ne? Weil es war schon so übertrieben lustig, dass es auch gepasst hat mit diesem Super-Macho-Image, was er verdeutlicht hat. Und es könnte heute wieder passen, weil die 80er ja auch gerade wieder so ein Revival feiern, wie ja auch alle 5 Jahre feiern die 80er irgendwie Wiederbelebung. Nicht tot zu kriegen. Ja, nee. Und da passt dieses leicht Trashige, was jetzt wohl auch im neuen Teil beibehalten wird, auch ganz gut noch rein. Also vielleicht ist ein gutes Timing sogar für die Eigentlich schon. Du hattest ja quasi nichts, was sich als Charakter, sagen wir, auf dem Niveau oder dem Modell von dem Duke dann bewegt hat an Hauptcharakteren. Du hattest sowas wie den stummen Helden wie einen Gordon Freeman. Du hattest diese übertriebene Macho-Nummer wie bei gewissen indizierten Microsoft Xbox Shootern mit Aliens und Kettensägen und so weiter und so fort, wo du dann einfach große Fleischklumpen hattest mit Schmiers of Raw. Schmiers of Raw. Ja. Ey, das wird. Ja, ich verweise noch mal kurz, wenn ihr hinter euch guckt, wir werden nämlich gleich auf den quintessentiellen Teil der Duke-Serie zu sprechen kommen. Ich habe dort eine kleine Legende aufgebaut, damit dieser Podcast Rechte sicher bleibt. Also ab sofort heißt Duke 4D. Ja, heißt Boom, und das heißt Quark. Wir wandeln auf dünnem Eis. Wir wandeln auf dünnem Eis, ansonsten muss ich wieder piepen, wie blöde. Aber das macht ja auch Spaß. Ja. Also ihr schafft es, ich nicht. Wir kennen das alles. Ja, ich weiß. Aber ich werde versuchen. Wir versuchen es einfach in die Richtung, wo es hingeht. Aber die Sache ist, du hast schon recht, es ist vielleicht Zeit dann wieder, dass so jemand wie Duke als Hauptcharakter da ist, weil das nicht gewesen ist. Es kann aber natürlich auch sein, ob wir nicht mittlerweile schon zu alt für diese Duke-Nummer sind. Ja, ne? ich könnte jetzt nicht sagen, ich würde das jetzt nicht sagen, das ist ein Spiel für jeden, vom Humor her. Aber so für die, die Duke Nukem 4D damals gespielt haben, ja, habe ich gerade nur mal nachgedacht. Sehr gut. Diejenigen, die werden das lieben, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich meine, man hat ja schon beschrieben bekommen und man sieht ja auch Videos, wie der Anfang ist von das, was sie auf der PAX gezeigt haben, also die ersten 9-10. Von was Gearbox jetzt Software zusammenschraubt. Und das ist schon alles so genau der Humor, wo ich sage, ich meine, er spielt sich gerade selbst im Tutorial und dann sieht man, er spielt sich nur selbst und kriegt währenddessen ein Jahr, wird er noch verköstigt von zwei Damen. Das ist alles so scheiße, dass es schon wieder gut ist, meiner Ansicht nach. Okay. Das ist wirklich einfach schlecht. Gut. Dann lass du mal zu dem Titel hingehen. Ja, ich wollte jetzt nicht schon wieder ablenken oder zweitreifen. Nee, du hast ja absolut recht, aber jetzt zu dem Spiel, glaube ich, wo wir alle damals mit so offenen Mündern vor dem PC gesessen haben und dann der uns einfach, also mich hat er jedenfalls damals weggeflasht, selbst auch jemand, der eigentlich sonst keine Ego-Shooter spielt. Von der Musik bis zu den Sprüchen bis hin zu den Locations, ist es echt ein Spiel, was damals das ist krass. So, genau, das gab's genau. Damals nicht. Man muss eben sagen, dass also Duke Nukem, das erste Duke Nukem 1991, der erste 2D-Scroller, Duke Nukem 2 immer noch ein 2D-Scroller, kam 93 raus, war grafisch ein bisschen aufgewertet. Das Spiel, was aber dann eben die Legende zementiert hat, war Duke Nukem 4D. Im Jahr 1996, das war zu der Zeit, als die Konkurrenten von id Software dann mit den Ego-Shooter quasi selber revolutioniert haben. Die hatten ja ihr Castle Stolfenwein am Anfang gehabt und jetzt kam eben Boom Teil 1 und Boom Teil 2. Auch absolut unglaublich großartige revolutionäre Shooter, die auch im Multiplayer erstmals richtig super hatten. Und also aber im Vergleich mit Duke Nukem natürlich schon sehr, also heutzutage bodenständig und wenig mutig, halt sehr auf diese Gore oder Brutalo-Ecke, was auch immer, was ja Duke auch hatte, aber das hatte eben noch mehr, muss man sagen. Ja. Allein schon an Gaming-Features, allein an Features hatte das Spiel echt eine Menge mehr zu bieten als Boom. Ja, das sieht man eben, ich glaube, es war ungefähr anderthalb bis zwei Jährchen wahrscheinlich nach den id-Software-Titeln dann gekommen. Ich muss das gleich nochmal nachchecken. Jetpack. Das allein das man schon. Man hat Jetpack. Gesehen, im Grunde ist es eben ähnlich wie die bei Commander Keen dann auch gewesen sind, ein Nachmacher, wenn du es ganz, ganz runterbrichst. Aber was Duke dann getan hat, oder Duke 4D speziell in dem Spiel, ist den Charakter genommen und ich glaube, an Level-Design und Features habe ich selten einen Ego-Shooter gesehen, selten einen Ego-Shooter gehabt, der einfach so viel Zeug zum Ausprobieren, Experimentieren, Machen und an coolen Ideen verbaut hat wie Duke 4D. Und die Duke Nukem 4D war gerade nochmal so, war in vieler Hinsicht den Boom-Teilen überlegen, weil zum einen waren die Boom-Teile waren zwar spielerisch, im Multiplayer würde ich sagen noch einen Tacken besser, aber sie waren gerade, was das Singleplayer-Erlebnis angeht, viel ideenloser und hatten viel weniger Personality. Also sowohl der Charakter, der eigentlich nicht wirklich was hatte, außer dem Gesicht, was sich unten halt irgendwie verändert hat, wenn du Schaden gemacht hast, du eigentlich gar nichts gesehen, aber auch die Gegner und auch das gesamte Setting war relativ ohne Persönlichkeit oder so, während die Welt in Duke Nukem 4D war im Prinzip sehr lebendig alles. Also wenn man sich dran erinnert, dass nicht nur die Stripper-Szenen oder so, sondern allgemein, was du fängst an auf dem Dach dieses Dach, Hauses und es stürzt erstmal irgendwo was runter und explodiert, so alles Klapperschlange. Und das ist alles schon so vom Setting her ein ganz anderes Gefühl gewesen. Du wirst da richtig abgeholt. Das war noch bei den Boom-Teilen meiner Meinung nach nicht so. Und da sind noch gar nicht jetzt erwähnt. Ja, da fängt der Level an, du machst eine Tür auf und dann geht's los Ende. Und die waren alle wirklich eben, obwohl die echt gut designt waren bei Boom 1 speziell und 2 natürlich nochmal drüber hinaus, die waren sehr baukastenmäßig dann. Ne? Das waren die Elemente, das war der Gang, da warst du da, wo Wasser unten war und dann war dort auf der Marsoberfläche. Das war ja alles sehr monothematisch. Wie du gesagt hast, Ede, gerade du fängst dort an im ersten Teil. Ich kann mich auch sehr speziell daran erinnern, da bist du in ein Kino reingegangen, wo du auch dann auf einmal mit dem Projektor, da war auch eine von diesen Schweinepolizisten, die dort rumgelaufen sind. Ja, und du konntest halt auch alles benutzen. Und hinter der Leinwand war ein Versteck. Ja. Ja, und das Geile ist, nicht nur das, du konntest ja, was auch oft unerwähnt bleibt, ist, dass Duke Nukem 4D ja quasi, also es war ja noch nicht wirklich 3D, aber es war ja 2,5D, wenn du so willst. Ja, man konnte auch so schräg hochziehen. Du konntest ein bisschen nach oben gucken und du konntest ja auch schon im allerersten Level, wenn du das Jetpack besorgst, konntest du schon hochfliegen und Geheimnisse finden. Das heißt, ich habe das mal gemacht, bin wirklich bis ganz oben hingeflogen und die haben da oben noch Sachen versteckt. Und es steckte so viel Liebe zum Detail. Du konntest ja auch alles benutzen. Das war zum Beispiel auch eine Sache, die bei Duke Nukem Ukem 4D besonders viel Spaß gemacht hat. Du konntest den Projektor von diesem Kino, den konntest du ja auch an- und ausmachen. Hast du angemacht, lief da so ein Schmuddelporno. Du konntest die Lichtschalter an- und ausmachen, du konntest Aufzüge auf- und zumachen, du konntest Wasser an- und ausmachen und lauter so diese kleinen Details, die diese gesamte Duke Nukem 4D-Welt einfach viel lebendiger und echter gemacht hat. Ich hatte echt selten so eine Entdeckungsfreude wie bei dem Spiel. Also ganz im Ernst. Man hat auch ständig darauf gewartet, dass irgendwo vielleicht doch noch irgendwo eine nackte Frau zu sehen ist. Oder man hat allein das haben schon alles abgesucht. Man hat andere Waffen gesucht, blöde Sprüche gesucht von ihm und halt eben nackte Frauen. Aber das hat sich selber im Spiegel stundenlang angeguckt, ist gehüpft. Ja, was heute mega schlecht aussieht, aber was damals hat einen das fasziniert. Ja. Ich glaube, ein großer Punkt, warum Duke Nukem jetzt, sag ich mal, besser gealtert ist als ein Boom oder so, auch in der Erwartungshaltung, die man hat, an einen neuen Teil, ist, dass es hat so das ganze Spacige und Abgefahrene so wieder auf den Boden der Tatsachen so in die reale Welt geholt, weil es eben auch ganz simpel einfach nur eben in realen Settings gespielt hat, am Anfang zumindest. Am Anfang hast du halt die Invasion auf der Erde so. Das, ich weiß nicht, heute ist es ja wieder schon fast normal. Damals war es eben, gab es eher nur Fantasy-Kram oder Space-Kram. Mhm. Und das dann so zu machen, fand ich cool. Also mir hat das hat mir so gut gefallen, dass es irgendwie realistisch war, dass du halt in Pornohefteladen dich bekriegst online dann auch, ja. Ich weiß noch, wie oft ich hinter der Theke in dieser einen Ecke gesessen habe, alles voll mit Tribe-Bombs, die ganzen Pornoladen, nur darauf gewartet, bis endlich einer kommt. Du wartest 5 Minuten, aber drückst halt einmal und okay, du hast ihn getötet, ja, aber dieses Warten und das Freuen schon, ja. Es gab so viele, also auch im Multiplayer, ich habe gerade dem Spiel auch ein bisschen Unrecht getan, weil ich so lapidar gesagt habe, dass Boom viel besser war, was eigentlich gar nicht so richtig stimmt. Es war nur, die Boom-Teile waren im Multiplayer-Modus schon so, wie die Quark-Teile später wurden, mehr so arenenmäßig, während die Duke Nukem 4D-Multiplayer-Aspekte, das waren halt, du hast halt in den normalen Singleplayer-Maps quasi gespielt, es gab keine Deathmatch-Arenen, zumindest nicht im normalen Package, und die waren dann halt natürlich nicht immer wirklich dafür ausgelegt, dass sie auch im Multiplayer gut funktionieren, aber trotzdem, was da an Möglichkeiten geboten wurde, allein nur durch die ganzen Gegenstände. Du konntest ein Hologramm von dir erzeugen, in den Aufzug stellen, hast eine Pipebomb hinterher geschickt, hast den Aufzug nach unten geschickt, unten stand einer und du hast den in die Luft gejagt oder diese ganzen diese Proximity Mines, weißt du, diese in der Nähe Laser. Ach so, ja, okay, ja mit dem Laser, stimmt, ja, die gab's auch. Die Laserteile gab's. Du konntest auch Leute schrumpfen mit dem Shrinker, das war sehr geil. Mit dem Mighty Boot, genau. Du konntest sie shrinken, konntest drauftreten als Geschrinkter, konntest du in Geheimräume gehen und so Sachen. Sehr lustig war auch als Geschrinkter ist aber mit dem Jetpack fliegen, das sah so lustig aus, wenn du dir das angeguckt hast, wie so ein Kleiner mit dem Jetpack rumfliegt. Herrlich. Und das allergeilste im Multiplayer-Modus war die Ice Gun. Jemanden Eisgun und dann mit dem Fuß zertreten. Ja, und deswegen hat mir das immer so gut gefallen, weil du hattest tatsächlich, also nicht nur lustige Waffen, aber die haben auch gut funktioniert, die gab's woanders nicht. Ich meine, warum gibt's all diese Spiele? Es gibt, die tun sich immer noch schwer, Tribe-Bombs einfach nachzubauen, also nochmal zu machen. Etwas, was du hinwirfst und klicken kannst. Das kriegen die seit Ewigkeiten nicht richtig. Ich warte immer noch auf eine Shrinkgun. Es gibt seitdem, nenn mir ein Spiel, wo es die Shrinkgun gibt. Warum kann ich, also weiß ich nicht, gibt's eins? Ja, man könnte auch viel machen, du könntest auch einen vergrößern, man könnte allein mit der Idee schon wieder 3 andere Waffen bauen, aber macht keiner. Es ist sehr merkwürdig, dass der wirklich riesige Ideenreichtum, der dort bei den Waffen, bei der Umsetzung drin gewesen ist, was du heutzutage in Ego-Shootern an Waffen, das ist natürlich informiert gewesen, dass Half-Life 2 damals die Gravity Gun gehabt hat und das sind jetzt alles Physikspielereien in dem erweiterten Umkreis noch sowas wie die Portal Gun, was nochmal speziellen Faktor damit dazu nimmt. Die sind ja auch gut, aber diese Mischung, wo man hört es ja eben an den Erzählungen jetzt hier gerade, die einfach ein so einzigartiges Single- und Multiplayer-Erlebnis dann dort gemacht haben, weil ich habe echt auch keinen Ego-Shooter eben dann gehabt, wo du wirklich so viele variablen Sachen machen konntest. Jeder Ego-Shooter Bullet Time raus, anstatt irgendwie mal was Neues zu machen. Und gerade wenn du sagst, die Gravity Gun oder die Portal Gun, da reden wir von einem zweiten Ego-Shooter, nämlich Half-Life, der auch nur alle 20 Jahre mal ein Spiel rausbringt. Aber es kommen Ego-Shooter wie am Fließband und die klauen sich doch eh alle Sachen, aber mal auf die Idee zu kommen, irgendwie was Cooles zu klauen, also ist echt teilweise ein bisschen komisch. Ja, warum das auch keiner so richtig gemacht hat, bisher verstehe ich auch nicht. Habe ich mich immer gefragt, weil das war ja deutlich zu sehen, dass es an den Sachen lag, dass der Multiplayer so viel Spaß gemacht hat. Ich meine, bitte. Nee, ich wollte sagen, also an den Maps, wie du schon richtig festgestellt hast, lag es im Grunde nicht, weil die halt gar nicht designed waren für Multiplayer. Ich glaube, es gab nur die Arena, wo man dem Alien den Kopf abtritt im Singleplayer und dann in den Hals kotet. Letzte Level, ja. Hoffentlich hört meine Mutter jetzt nicht zufällig gerade zu, aber ja, sowas habe ich gespielt damals, Mama. Du hast kotet gesagt, das macht alles wieder gut. Na, wenigstens hast du gesagt, dass du dem Alien den Hals kotest. und er tritt ja noch den Kopf weg und das Auge fliegt noch so übers Tor und so. Also Footballfeld. So genau. Also das war ja die einzige Map, wo man sagen kann, das war vielleicht geeignet für Multiplayer-Matches und da die habe ich auch sehr oft gespielt. Aber es waren einfach die Waffen. Es war dieses mit einem Lachen ein Vernichten. So erst verkleinern, dann einfrieren, dann zertreten. Ja, es war das geht woanders nicht. Es waren auch noch so die Zeiten, wo man im Multiplayer-Modus genau wusste, oh, da ist die Schrumpfgun und alle rennen zur Schrumpfgun und einer hat sie und bewacht die ganze Zeit den Schrumpfgun-Raum, weil er weiß, haha, solange ich die Schrumpfgun habe, können die gar nichts. Da ist wieder eine. Klein. Wie war das eigentlich? Wurde die Waffe dann schwächer, wenn einer kleiner war? Oder konnte man nicht mehr schießen? Ich glaube, man konnte abhauen. Du kannst ja den Abzug nicht mehr betätigen. Wäre doch lustig. Heute könnte man es doch so machen, weißt du, dass dann die Waffe einfach nur ein Zehntel Schaden macht, deine eigene. Irgendwie sowas, weil du klein bist. Ja. Kleine Raketenwerfer, wenn wir so auf die zufliegen. Was man aber jetzt gerade in unseren Ausführungen, glaube ich, hier bemerkt, ist einfach, das erklärt diesen Effekt, der auf die nachfolgenden oder das nachfolgende Duke-Spiel, den es dann gab, das Ausgangsspiel war so gut gewesen, Duke Nukem 4D, dass du eben sich so einen dicken Eindruck hinterlassen hat, dass du natürlich und es war ja auch wirklich, es war ja ein Spiel, das 96 rausgekommen ist, ne? Wenn man jetzt daran zurückdenkt, Duke Nukem Forever wurde das Jahr darauf angekündigt, dass du denkst, oh, so geil losgegangen, jetzt freuen wir uns. Echt? Duke Nukem Forever wurde ein Jahr nach direkt nach, es hieß ja, soll 98 schon kommen. Ja, ja, Duke war der erste Ankündigung. Duke Nukem 4D war 96 und 97 ist die erste Ankündigung gekommen. Hey, die sind echt an ihrem eigenen Anspruch zerdrückt worden, oder? Ja, kann man sich das erklären? Es ist natürlich, wenn du immer dann gesagt bekommst, dein Spiel ist so geil, dein Spiel ist so großartig, ne? Ihr habt das alles super gemacht. Du siehst das ja auch bei id Software dann, was mit Romero dann passiert ist. Ne? Der hat ja damals für Boom und für Quark hauptsächlich die Level Designs und ist dann abgespalten von id Software, um dann Daikatana zu machen, was wir erwähnt haben. Ein weiteres Vaporware-Spiel, ja. Nee, es ist ja rausgekommen. Es ist rausgekommen. Es ist rausgekommen, aber leider. Nicht das Spiel rausgekommen, was man erwartet hat. Ich hab's damals spielen müssen. Du siehst dann der Anspruch, denn dann dort ist, du hast erwartet, okay, das ist der Level-Designer von Quark. Das müsste eigentlich der größte Ego-Shooter werden, der jetzt gemacht ist, bis Duke rauskommt. Aber natürlich. Das sind ja immer diese Fehlschlüsse, das gibt's ja auch oft. Das siehst du ja auch bei Bill Roper, wo er nicht mehr bei Blizzard ist oder so. Der kriegt auch nichts mehr geschissen. Weißt du, siehst du, das ist dieses Selbstüberschätzen, weil natürlich sind das alles gute Leute und die haben gute Ideen, aber die unterschätzen auch das Team, was sie haben, was auch einen gegenseitig immer mitreißt oder Sachen mitbringt oder auch ausgleicht oder diese Gruppendynamik fehlt dann. Und ich glaube auch gerade bei id Software, dieses Zusammenspiel von Todd Hollenshead damals, John Carmack, Romero und wie sie alle heißen, das waren einfach die richtigen Typen zur richtigen Zeit, jeder konnte genau das, was der andere vielleicht nicht so konnte, und die haben sich perfekt ergänzt. Und dann hat einer gesagt, so, ich brauche euch nicht, die ganzen Levels sind meine Idee, und dann sind sie rausgegangen, aber die Level haben nur so gut funktioniert, weil John Carmack eine Engine gemacht hat. Weil sie mit Leben gefüllt haben und alles, Und diese Synergien sind dann eben das, was dann oft verloren geht, wenn einer von diesen vermeintlichen Masterminds versucht sein eigenes Ding zu machen. Das hat man wirklich sehr, sehr gut eben an id gesehen, wo John Carmack, hast du ja gerade erwähnt, John Carmack ist ein Programmiergenie. Dem kannst du da einen Zahnstocher hinsetzen und der programmiert hier irgendetwas. Dann in ein Stück Käse rein, weil der ist wirklich fantastisch, was es alles angeht. Aber die Sachen, wo dann Romero weg gewesen ist, ich meine, viele bei Boom 3, nee, das ist ja gar nicht indiziert, ne? Nein, nicht Quark, also nein, Boom 3. Nein, ich meine, Doom 3 ist nicht indiziert. Wenn es ist, dann pipi's weg. Okay, ich habe es gerade überprüft und Doom 3 ist nicht indiziert in Deutschland. Also Doom 3, yay! Ja, aber wenn du jetzt Doom sagst, weiß ich auch nicht mehr, was du meinst. Du musst schon Boom 3 sagen. Na gut, dann weiß ich nicht, wovon du redest. Boom 3, was nach langen Jahren später rausgekommen ist, was dann eine echt tolle Atmosphäre und echt tolle Grafik hatte, aber sich nicht ganz so gespielt hat, wie man es dann erwartet hat von dem Boom 1 und Boom 2 Nachfolger. Das gleiche mit einem, also nachdem Quark 3D rausgekommen ist, der letzte große It-Shooter für mein Gefühl. Also, weil ich Quark hab dann 4. Ja, war das, weil war der das war so aber gut? Nicht mehr ich, so, ich der hatte war mal, der Hype schon das ist das Gleiche oder? Wie mit das unechte Turnier. Da fand ich den ersten Teil großartig, fantastisch. Und hat mit jedem... Turnier. Ja, es tut mir leid, ja, das ist deutsche Regularien. Aber da hat jeder Teil abgebaut dann mit der Zeit. Und ich glaube, nach Quark 3D war nichts mehr so richtig super Tolles von id Software mehr gekommen. Ne? Ja, also man merkt natürlich, also bei Boom 3 war das Problem, glaube ich, dass sie versucht haben, wirklich dem Original treu zu bleiben, also Boom 1 und 2. Das haben sie auch geschafft. Und das haben sie auch gemacht. Ja. Sie haben original das Spielprinzip der ersten beiden Teile auf geile Grafik gemacht, aber das Problem ist, dass, wie wir schon vorhin festgestellt haben, dass die Spiele eigentlich rein vom Spielerischen her oder von der Atmosphäre nicht so geil waren einfach. Eben. Und sie haben aber halt nicht, sie haben eben nicht den Schritt gemacht. Sie hätten ja auch mit der Engine oder so, hätten sie ja sowas wie Duke Nukem 4D machen können. Langsam wird es wirklich schwer, je mehr Spiele dazu kommen. Ja, es wird immer schwerer. Und natürlich die Tatsache, dass du nicht gleichzeitig schießen und die scheiß Taschenlampe halten konntest. So ja, also ich bin eh der Meinung, dass das was das Spiel, Quatsch, gell? Ja, so jeder FBI-Agent in jeder Serie zeigt dir, wie es geht. Ja, wir haben nochmal zwei Hände, was sollen wir machen? Ja, vor allem ist die Zukunft, habt ihr kein Ducktape? Ja, klebt das Ding dran. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass das Spiel, das eigentlich am meisten bei Duke Nukem 4D geklaut hat, ist Half-Life. Also es gibt eigentlich kaum eine Serie, die sich mehr hat, meiner Meinung nach, beeinflussen lassen. Es wird ja immer gesagt, ja, das, die haben von id Software Ego-Shooter. Nee, meiner Meinung nach, wenn man die Spiele rein so von dem, was man machen kann und so, vergleicht, ist Half-Life 1 ist viel näher an Duke Nukem 4D als an jedem id Software-Spiel. Die Erde wird angegriffen und diese Kapseln schießen vom Himmel, wie du meintest, gleich am Anfang bei Duke 4D. Auch vom Level-Design, dass du teilweise in echten, ja, wie du es auch sagst, in echten Settings bist, die halt von Aliens besetzt sind, dass du Sachen, Tasten drücken kannst und die bringen zwar eigentlich nichts, aber das war ja auch bei Half-Life, wenn du kannst die Tür auf und zu machen, kannst du Licht an- und ausmachen oder irgend so ein Kram. Also das waren schon Es ist schon eine konsequente Weiterentwicklung, wie eben so eine, okay, nennen wir es ernsthaftere Variante mal von dem Duke-Setup. Ja. Also wenn du den Humor dort rausnimmst, dort die Innovationssprünge, die in die Technik mitgebracht haben. Gordon Freeman ist auf jeden Fall die Antithese zu Duke Nukem, also als Charakter. Ja, so. Ich meine, der eine wirklich, der andere... Der kann nicht die Schnauze halten. So ein Androgyner, nix sagender, Brillenträger, Rotbart. Fehlt eigentlich muss er eine Halbglatze haben. Die fehlt schon irgendwie noch. Die kommt noch. Ja, warte, Half-Life 2 Episode 3 ab. Hast du mich gerade beschrieben? Ja, fertig angegriffen fühle. Irgendwann haben wir noch den Pappaufsteller eigentlich irgendwie. Den hatten wir ja mal, den schönen Gordon Freeman Pappaufsteller. Ja, aber was man in der Konsequenz sagen kann, ich habe Half-Life nie wirklich so richtig gezockt. Damals immer hier und da ein bisschen. Deshalb kann ich die Vergleiche... Ja, sagen wir es so, Duke Nukem 4D war ein so guter Ego-Shooter, dass ich keinen mehr zocken brauchte, weil ich habe nur noch auf den nächsten gewartet. Im Endeffekt glaube ich aber, es ist der Erfolg der Half-Life dann, den Erfolg, den Half-Life gehabt hat, das war ja Mitte 98, gegen Ende 98 rausgekommen. Da war im Endeffekt Duke Nukem Forever ja schon ein Jahr angekündigt und ich glaube, das war so das erste Mal, wo die bei 3D Realms gemerkt haben, oh, wir können nicht mit dem ankommen, was wir gerade dort brauchen. Und das ist dieser Perfektionismus, den wir angesprochen haben, der hat dort reingekickt. Und das ist aber auch dumm. Ich meine, jeder andere hätte erst das rausgebracht, was sie haben und es gut gemacht so. Und dann wäre es halt nicht so gewesen wie Half-Life. Aber man hätte ja, weißt du, man hätte ja von da aufbauen können. Stattdessen schmeißen sie alles ab, weg und fangen neu an. Genau, das war ja, da fängt der Fehler an. So. Es sind so diese verschobenen... Der eigene Anspruch. Ja, also, genau, diese verschobene Realität, der einfach dort ist. Du hättest im Endeffekt... Anstatt einem super duper geilen Spiel, was letzten Endes immer noch nicht gekommen ist, selbst wenn das jetzt rauskommt, wird es eben, glaube ich, nicht dementsprechend ein Spiel, auf das wir 13 Jahre gewartet haben. Aber du hättest in der Zeit 4 oder 5 geile Spiele haben können. Ja, also man hätte mit einer richtigen Geschichte jetzt auch hinter allem. Also es würde viel mehr geben. Aber ich glaube, ohne jetzt, so genau kenne ich die Details jetzt nicht, warum es jetzt letztendlich so lange gedauert hat, weil das kann ja nicht nur ein Grund sein. Weil wenn man sich mal überlegt, welche Spiele mittlerweile rausgekommen sind, seit 97 bis heute, da wurden Spiele aus dem Boden gestampft, die ihre Genre revolutioniert haben, ja. Von Mario ist 3D gegangen und Zelda, weißt du, Half-Life 2 oder Portal, ach, ich weiß gar nicht, welches, welche Meilensteine. Ja, es gibt eine tolle Liste, was alles passiert ist. Ja, genau, also es gibt so alle Halo, fast alle Spiele, die heutzutage noch gespielt werden, alle Franchises sind erst danach entstanden, ja. Ich glaube, ja, ach egal, auf jeden Fall, der Punkt ist klar. Das heißt, die Ausrede, dass ihnen dass es nur rein, weil es wegen den Ideen war und dass sie zu perfektionistisch waren und dann kam wieder was Neues raus, das alleine kann eigentlich nicht der Grund sein. Da müssen auch wirtschaftliche Sachen passiert sein, da müssen vielleicht sogar illegale Sachen, kriminelle Sachen, wer weiß, vielleicht wurden sie erpresst oder was weiß ich, keine Ahnung, was es für Verschwörungstheorien gibt. Ich meine, es könnte aber auch genauso sein, dass sie das Leben eines Rockstars geführt haben mit all den Repressalien, nämlich dass sie halt nicht mehr kreativ sind, nur noch saufen und Party machen, ja, aber weil sie haben eine Menge Geld verdient mit 4D. Haben die nicht. Also damals habe ich immer wieder gehört, ey, die machen sich gar keine Sorgen mehr, weil die sind mehrfache Millionäre. Also ich sag mal, warum, was meines Wissens dagegen spricht. Ich weiß, dass John Carmack und so, dass die ultra viel Asche haben, id Software, die ganzen Founder von id Software, ja. Mhm. Wohlgemerkt nur die Founder. Und das liegt aber nicht an den Absätzen der Spielen, sondern an den Absätzen der Engine. Ja. So, und die Duke Nukem. Aber das war bei Duke Nukem doch, war genauso. 4D-Engine hat nie. Welche Spiele sind denn auf Duke Nukem 4D-Engine erschienen? Ja, die war schon beliebt. Also, ich habe das auch mir anlesen müssen, so. Ich wusste auch nicht, dass die verkauft wurde, aber die haben damit echt viel Geld verdient. Ich will gar nicht in Frage stellen, dass die viel Geld verdient hat, aber ob die ein Rockstar-Leben über, weiß ich nicht, 10 Jahre lang mit Nutten und Koks hatten. Bis die Kohle weg ist halt. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass viel Geld einfach in den Nachfolger gesteckt wurde, wo dann wurde gesehen, scheiße, ja, die anderen sind gut, wir können das jetzt nicht rausbringen. Und dadurch sind die in so einen Teufelskreis gekommen. Dann, ja komm, dann lass uns eine neue Engine nehmen, lass uns das so und so machen. Das dauert aber wieder länger und dann wird es wieder verschoben. Ja, und das so ist ja das Ding, wo haben sie den Punkt, Point of No Return überschritten? Wo haben sie es falsch gemacht? Weil ein Wechsel war noch okay. Ich weiß, den ersten ich auch noch cool, wo ich dachte, ich kann ja mal ein paar Details reinschmeißen. Die Grafik-Engine ging damals ja auch viel schneller voran als jetzt so. Ist eben so wie ihr es verdeutlicht habt, die von id Software haben natürlich immer dann eine Engine selber gemacht, die sie dann verkauft haben. Die hatten nicht die Extrakosten, die so eine Lizenzierung mit sich bringt. Das offiziell angekündigt, Duke Nukem Forever, 28. April 97. Und wurde damals mit, ich glaube, $500,000 haben sie ausgegeben, um die Quark 2 Engine zu lizenzieren für das Spiel. Innerhalb der Entwicklung, innerhalb eines Jahres, wo sie, eigentlich hatten sie geplant, Mitte 98 fertig zu werden. Ne? Okay, ist ein schneller Entwicklungszyklus, aber in einem Jahr können sie es ja schaffen. Die haben aber dann gemerkt, gegen Ende hin, in Richtung 98, dass ja die Quark 2 Engine nicht mehr wirklich was bringt und da gerade eben Unreal rausgekommen ist von Epic Games. Ja, die sind immer neidisch geworden auf die nichts bessere, schönere Engine. Die Quark 2 Engine ist aber die, auf der Engine basiert auch Half-Life 1 übrigens. Zum Beispiel. Aber da haben sie gesagt, die müssen natürlich Half-Life jetzt toppen. Ja, aber allein das ist schon der falsche Anspruch. Du kannst ja nicht in der Entwicklung ständig sagen, nur weil was rauskommt, oh, das wollen wir aber auch drin haben und Fahrzeuge will ich auch. Und also die müssen dann schon true zu dem stehen, was sie halt sind. Und ich meine, das erste, der Duke Nukem 4D brauchte doch jetzt auch keinen epischen Handlungsrahmen. Die haben alles aus der Engine, die sie natürlich, glaube ich, also das erste, Duke Nukem 4D hatte ja, glaube ich, jetzt nicht die Boom-Engine oder sowas lizenziert. Aber die haben ein Äquivalent gefunden, wo sie sich in diesem Rahmen austoben konnten mit allem, was die machen können. Ne? Und da brauchst du eben nicht noch originale Fahrphysik drin haben, damit du dann noch Auto fahren oder so. Klar, man kann immer noch was dazu packen, noch mehr. Das haben sie ja scheinbar auch, in den Teufelskreis sind sie ja scheinbar geraten. Plus wahrscheinlich Drogen und Alkohol und Frauen. Wahrscheinlich. Aber Koks und Nutten. Yay für alle. Wenn du 12 Jahre an einem Spiel entwickelst, kann das nicht nur an Fehlentscheidungen liegen. Ja, hat ein bisschen was von so Langzeitstudent für mich. Ja, ich mach meine Prüfung nächstes Jahr. Warte mal, ich muss ja noch üben. Irgendwann, weißt du, irgendwann war ja auch dieses When it's done, die Leute haben nicht mehr genervt und wahrscheinlich hat der Publisher nur noch jeden Monat seine Säcke Geld überwiesen und gar nicht mehr selbst nachgefragt, weil er dachte, ey komm, lass sie einfach nur in Ruhe fertig werden und vielleicht haben sie es wirklich einfach verkalkuliert. Haben sie auch im Endeffekt. Ich kann mich im Grunde an... Ich sage ja, ich warte auf das Buch. Ich will wissen, was da jetzt passiert. Jetzt warte ich auch. Spannende Geschichte. Wenn über den Facebook-Gründer einen Film machen, will ich aber einen Film über Duke 4D. Ich glaube, der ist auch nicht mehr allzu weit weg. Der Film kommt übrigens, der war ja kurz geplant von, war das der Mortal Kombat-Macher? Nein, das war der Max Payne-Typ macht das jetzt. Achso, der... Was auch nicht so doll ist. Aber der macht der Regisseur, meinst du? Ja, ich glaube, es ist Regisseur. Ja, weiß ich gar nicht. Aber es ist tatsächlich, die sind in der Pre-Production Film. Es wird ja auch eine Biografie von Nolan Bushnell gerade vorbereitet. Die will ich sehen. Mit angeblich Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Ach so, ja, ich erinnere mich, hier, Atari, ja, genau. Warum Leonardo DiCaprio? Ach, egal. Egal. Nerds sind plötzlich cool, oder was? Nee, wenn er sagt, ich möchte meine Bio haben und ich würde von Leonardo DiCaprio gespielt werden. Ja, so wie ich natürlich von Vin Diesel gespielt wäre. Der wäre mir nicht hübsch genug für mich. Im Game One Film. Die Bill Gates Biografie von Mark Wahlberg. Mark Wahlberg ist Bill Gates. Na, aber es gibt ja dieses sexy Bild von Bill Gates, wo er sich zwischen Computern regelt. Kennt ihr das? Ja. So, kauft MS Boss. Es ist ganz schlimm. Duke Nukem Forever, im Grunde, wie wir schon ausgeführt haben, ganz genau die Details kennen wir natürlich nicht. Es ist viel dokumentiert und viel nicht dokumentiert worden. Das sieht man ja auch daraus, dass da intern einiges im Argen gelegen haben muss, nachdem Duke Nukem Forever offiziell gecancelt wurde vor einem Jährchen ungefähr, dass da auch schon geleakte Sachen dann aufgetaucht sind. Ne? Da muss ja irgendjemand sein, ich möchte mein Zeug gesehen bekommen. Aber genau, direkt, man hat richtig das Gefühl, die Grafiker und die Level-Designer machen so, ey, leckt euch alle so, ich werde meinen Scheiß online stellen, ihr könnt es eh nicht verhindern. Genauso ist es auch passiert, weil die haben ja so lange gearbeitet, so für nix. Da würde ich auch wütend werden. Auch wie willst du dann wieder einen Fuß quasi wieder vernünftig einen Fuß in die Tür bekommen bei irgendeinem Publisher, wenn du sagst, du hast 13 Jahre kein Spiel rausbekommen. Ja, vor allem, wenn du sagst, du warst beim Duke Nukem beteiligt, da will ich genau. Keine. Okay. Oh nee, das nee, du ist hast die ja Versaunung. Du hast ja gar anderen. Keine Erfahrung mit den altmodernen Engines und Tools, du hast ja 13 Jahre an diesem Kack gearbeitet. Aber was ich daran viel faszinierender finde, ist, dass es da scheinbar wirklich Leute gab, die über 10 Jahre in dem Office saßen und selber dran geglaubt haben. Also ich meine, wenn der Chef jedes Mal reinkommt und sagt, ja, nächstes Jahr, dann kommt er nächstes Jahr wieder rein, sagt, nächstes Jahr, und der macht das 10-mal? Irgendwann sagst du doch, es reicht, ich gehe woanders hin, die suchen bei Half-Life 3 noch Leute. Ja. Aber dass du wirklich knallhart da sitzt und weiter programmierst und Level baust für ein Spiel, das mittlerweile zu einem Witz verkommen ist, das finde ich, das ist eigentlich faszinierend. Ja. Es kann zwei Aspekte geben. Einerseits natürlich, das ist der Grund, warum wir Half-Life 2 Episode 3 nicht sehen. Die warten auf die Duke Nukem-Programmierer, damit die rüberkommen. und andererseits, es muss natürlich, der Broussard muss natürlich dann hat ein bisschen vielleicht was von so Kult-Anführern. Also der muss seine Leute natürlich gut im Griff haben, immer gute Speeches geben können. Leute, ich weiß, das dauert jetzt lange, aber wir werden das beste fucking Spiel machen. Ganz ehrlich, ich habe auch, ich habe viele gute Speeches gehört in meinem Berufsleben, aber 10 Jahre lang, obwohl so. Ja, ist ja auch immer die Frage. Ja, sagt derjenige, nach 8 Jahren bei wo? Jetzt die Realisation, weiß, oh Gott, nein. Aber oh nein, ihr habt vollkommen recht, ich bin der Letzte, der eigentlich was sagen kann, aber trotzdem ist es nochmal was anderes, wenn du in so einem Programmiererraum sitzt und bastelst irgendwie. Ich stelle mir dann wirklich diesen kreativen Prozess vor, den der Typ, zum Beispiel der Map-Designer macht. Der bastelt ein Level, hat es gemacht und hier kannst du das und machen, hier kannst du das machen. Zum dritten Mal neu. Und ja, aber nicht nur das, sondern es kommt einfach nie an die Öffentlichkeit. Ja. Und irgendwann, also spätestens nach 5 Jahren oder so, sagst du dir doch, ich glaube, das wird hier nichts. Ganz ehrlich, die könnten so viel Geld damit verdienen, nur mit dieser Legende drumherum. Mit einem Buch, mit einer Doku, mit richtig Material. Leute wie ich würden sich das angucken, weil mich würde wirklich interessieren, wie sich so ein Level im Laufe der 10 Jahre, das ist ja Spielgeschichte, die, weißt du, wo du die Entwicklung eines Spiels an einem Beispiel verfolgen kannst. Also die Entwicklung der Spielebranche, meine ich. Also bei, das fände ich super, nur die haben das wahrscheinlich alles gar nicht. Bei dem fertigen Spiel packt da Bonus, Feature, Special Edition, eine Doku, DVD oder sowas rein, will, zwei, ich, drei ja, Stunden. Alter, ich will das Hammer. Wie in Half-Life, dass du so diese Audiokommentarebenen hast, wo du dir von den Entwicklern Kommentare zu dem Setting, zu der Idee oder so anhören kannst, weil das war genial, in Half-Life schon, in Half-Life 2. Und das hätte ich auch gerne für Duke. Mann. Wenn ich reich wäre, würde ich diese Doku selber drehen. Ich würde recherchieren und da hingehen und das Ding filmen. Ja, aber wenn wir die drehen, brauchen wir nicht reich sein, weil damit werden wir reich. Ja, aber du musst erstmal in Vorkasse treten. Ja, hat nicht irgendwie deine Mutter ein bisschen Geld oder so? Kann ich uns nicht was pumpen? Leider nicht. Du bist doch alter Adel. Also wir müssen das Duke-Special mal hier richtig schönen Beitrag oder sowas drumherum drehen mit schönen Nostalgie und allem drum und dran. Ich glaube, da kriegen wir auch einen guten TV-Beitrag alleine schon damit raus. Ey, ich sehe die Doku vor mir, wie du so richtig so die Typen siehst, die ihre Schublade aufmachen und dir Sachen zeigen, die noch nie die Welt gesehen haben. Ja, wirklich so 20 Seiten aus 10 Jahren unterschiedliche Charakterzeichnungen. Ja. Ach ja, aber lass uns zum neuen Duke. gekommen. Genau, innerhalb dieser 13 Jahre, ich kann mich effektiv an sich an drei wirklich handfeste unterschiedliche Versionen erinnern. Da gab es zum ersten Mal diesen Trailer 98, so zwischen 98 und 99, wo das erste Mal dann 3D-Footage gezeigt wurde, wo man, ich glaube, das war nicht mein persönlicher Lieblingstrailer von allen, aber der war damals ja auch schon ganz cool gewesen. Ja, der gewesen. War auch ziemlich heftig, so mit Ranzoomen an die Schweinesoldaten und Kopfschüssen, kann ich mich erinnern. Mit diesem alten Mann, oder? Ja, der alte Sack war später. Der alte Sack war später. Also es gab erst das diesen... Das war dieses... Wir haben das ein paar Mal bei Giga gezeigt, aber das ist so schwer, die auseinanderzuhalten. Genau. Da waren schon viele Ideen mit drin. Da gab es auch schon, glaube ich, dieses Monster im Labor, was so ein bisschen war wie das Monster aus Half-Life. Man merkt wirklich, dass sie alle gegenseitig sich beklaut haben. Ja, vielleicht, das war wahrscheinlich die Tradition eben von id Software. Wir klauen aber gut. So ja, genau, warum nicht? In Tradition. Ja. Klauen aus Tradition. Ja. Das war natürlich dann eben der erste Trailer, der dann noch gekommen ist, der schon mal das geschürt hat und so, wo es langsam angefangen hat dann, wann kommt es denn jetzt raus, bis es dann den zweiten Trailer gab, der mich dann so richtig, richtig geflasht hat, Anfang 2001 oder Mitte 2001. Das war der berühmte, wo dann wirklich du alles siehst von Duke fährt auf Wasserjet-Ski und auf der Laderampe eines Helis oder was auch immer dort passiert. Du hast auch diesen typischen Shot gehabt, der dann in 3 Millionen Rainbow Six Spielen dann gewesen ist, wo du aus dem Helikopter rausguckst und die Kamera bewegen kannst, den alten Opa im Stripclub, der da noch steht. Und auch dieses typische, alle sind verzweifelt und so ein Cop schleppt sich noch zu dir und sagt, ey, du musst uns helfen, du bist der Einzige. Man hat die rauchende Zigarre schon gesehen, also oder diese Nebeleffekte von diesem Sergeant, wo er an den Automaten sich was zieht. Ich meine, das war, glaube ich, da sind wir uns alle einig, das war der Stand, wo alle davon ausgegangen sind, okay, jetzt kommt's auch. Und eigentlich war das okay. Also ich habe dann nicht mehr erwartet als mir hat das völlig gereicht. Es gab Fahrzeuge. Bringt das Ding in einem Jahr raus. Ich nehme das und ich alles. Ich nehme es so weg. Im Grunde ist es aber, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, natürlich das, was sie dort als Trailer gezeigt haben, war sehr, sehr wenig Fundament dahinter. Ja? Ja, die haben sich dann, also es wäre nicht so gewesen, dass sie aus einem fertigen Bild da sowas gemacht haben, sondern speziell für diesen Trailer nochmal Sachen fertig geschraubt haben und sowas gemacht haben, damit sie nur diesen Trailer bauen können. Aber Machinima. Aber es war kein Fundament dahinter, dass sie sagen können, okay, jetzt brauchen wir noch ein Jahr und schrauben das fertig. Und das war, glaube ich, die Konsequenz. Von dort an fing dann auch der Running Gag an. Ja, das machen die bei Bioshock auch seit Jahren so und so. Wie meinst du es? Ja, die zeigen einfach irgendeinen Trailer von irgendeiner geilen Sache. Ja, das machen alle, ja. Und dann so 5 Jahre später kommt das Spiel raus. Ja, das Im Trailer sieht so aus, als ob er eigentlich schon alles da ist. Ja, aber so funktioniert es gerade heute aber auch. Ja, aber heutzutage hast du natürlich auch eine andere Herangehensweise. So die Spieleentwicklung von dem Spiel, das im Jahr 97 angefangen hat und dem Spiel, was vor 1 oder 2 Jahren angefangen hat. Heute hängt ja so viel extrem mehr Geld da drin. Du hast riesigere, größere Teams. Du hast noch extremer Mehrdruck vom Publisher oben drauf, dass das da rausbekommt. Und eigentlich, dass da Modern Warfare innerhalb von so 1,5-2 Jahren Abstand, da kommt mit der Aufwand und was dort reingeht. Ja, aber also halt natürlich auch mit Teams, die, glaube ich, so gigantisch sind. Das ist ja auch noch so ein Ding. Ich glaube, das war auch deswegen so relativ günstig, die Entwicklung von Duke Nukem, weil das Team sehr klein war. Also du hast ja da nicht 400 Leute sitzen oder 300, wie bei manchen Major-Titeln, wo du echt denkst, das... Ja, aber das waren ja auch andere Zeiten. Da kamen die Spiele raus und da gab es ja keine... Da hast du nicht drauf gewartet, sondern plötzlich war das Spiel da. Es gab ja vor Duke Nukem 4D, es gab ja auch kaum Medien, die darüber berichtet haben. Es gab kein Internet, es gab ein paar Video- oder Computerspielzeitungen, aber die waren auch noch nicht so, dass die gesagt haben, oh hier, check mal, wir haben mal die Entwickler von Duke Nukem 4D besucht und das ist der neueste Scheiß, guck mal ein paar Screenshots, in 4 Jahren kommt es raus. So war das ja damals nicht, sondern plötzlich hieß es, neu im Regal, Duke Nukem 4D. So kam aus dem Nichts. Du wusstest vorher nichts drüber und plötzlich war es da und war halt geil. Ja, zu der Ära natürlich langsam hatten ja sich die Videospiel- und Computerspielzeitschriften festgezeigt, dass man wenigstens so ein bisschen, sagen wir, Informationsvorabbeschaffung dort hatte. Und eigentlich zu der Ära hätte ich erwartet, dass ich so den Hype zur passenden Zeit dann geschürt bekomme. Ne? So 1 Jahr vorher, 1,5 Jahre vorher kommt dann die ersten Sachen, vielleicht ein Interview mit dem Entwickler, vielleicht so ein Test Vorabbericht, da eine kurze Version ausprobiert und dann bin ich bereit, das Spiel steht im Regal und kann es dann ausprobieren. Nur das hat sich natürlich ja einerseits mit der Spielentwicklung, die sich anders entwickelt hat, andererseits mit der Berichterstattung, die anders geworden ist. Heute, wenn du es wollen würdest, könntest du dich vorab fast über das komplette Spiel informieren mittlerweile. Ne? Wenn du die Überraschung erhalten willst, musst du fast ja so ein selbst aufgelegten Blackout oder sowas gehen. Na, ich lese mir nie was vorab von Final Fantasy Spielen durch zum Beispiel. Das bringt nichts. Das ähnlich auch. Aber da ist es bei mir auch so. Ich bin zum Beispiel bei Duke Nukem Forever habe ich irgendwann aufgehört. Das hat mich überhaupt nicht mehr interessiert. Also ich bin jetzt auch gar nicht so krass auf dem neuesten Stand, was das jetzt, ich weiß, dass Gearbox jetzt macht und so, aber ich habe zum Beispiel diese ganzen neuesten Screenshots oder wenn es hieß, oh, es gibt wieder neue Screenshots von, ich habe nichts mehr angeklickt. Können wir ja gleich mal den Trailer beschreiben. Ja, ich habe einfach irgendwann aufgehört, weil ich gesagt habe, ja, toll, noch mehr Sachen zu einem Spiel, das niemals erscheint, interessiert mich eigentlich überhaupt nicht mehr. Und selbst wenn das real ist, dann ist es wahrscheinlich doch wieder nicht das, was am Ende wird. Und irgendwann hat bei mir, das meine ich, deshalb finde ich das so verwunderlich, dass die Mitarbeiter diese Motivation scheinbar hatten, weil ich habe in diesem Prozess 10 Jahre lang irgendwann das Interesse verloren. Aber der Uke hat Interesse an Südtiroler Speck. Alter. Hat mir gerade Joe Wood geschickt. Joe Wood, warum schickt Ach, er wegen Joe dem Wood. Schinken. Wegen unserer Top 5, wo wir ja. Fleisch bei denen im Raum gefunden haben. So. Ja. Ist sehr schön. Kommt raus, release, dann können wir das aus dem Podcast wieder rausnehmen. Da ist ein Embargo drauf. Ein Schinken-Embargo. Ja, ihr habt nichts gehört. Kein Schinken ist angekommen. Alter. Ja, aber sehr, sehr, sehr gute Top 5. Sollen wir nicht erst kurz ein bisschen Duke Nukem 4D-Musik einspielen? Genau, dann lass uns mal für einen Moment Duke Nukem 4D-Musik einspielen. Wir sind gleich wieder zurück und beschreiben den Trailer und gucken ihn einmal vorher. Okay, bis gleich. So, nach diesem musikalischen Exkurs sind wir wieder zurück und das, was wir vorhin angekündigt haben, wir schauen uns jetzt einmal alle gemeinsam den Trailer an. Ich komme mal hier kurz in die Mitte. Dann geben wir das Stichwort, wo ihr dann auf Play drückt. Ja, ja, wir quatschen einfach nochmal drüber. Das ist der Trailer, der jetzt 2001 gekommen ist. Quasi das ist ein Audiokommentar. Ein Audiokommentar zu dem Trailer. Wenn ihr wollt, könnt ihr, ich werde runterzählen, ihr könnt auf Play drücken, wenn ihr den Trailer entsprechend bei YouTube geöffnet habt. Also, ich zähle jetzt runter. 3, 2, 1. Klappt nicht? 3, 2, 1. So. Ich sehe das 3D Realms Logo. Genau. Schlechte Renderanimation. Ja. Obwohl die Atomlogos. Das Atomlogo. Damals waren es natürlich 10 Jahre Duke. Ich, ja. Da wird vorab natürlich noch erst die Geschichte des Duke mit Szenen, die wir schon erwähnt haben, die 2D-Spiele dann gezeigt. The Ultimate Alien Ass-Kicker. Oh, was ist das denn? Das ist ja 4D. Ich schließe die Augen. Ach, ja, das gucke ich mir nicht an. The Man Who Saves Our Chicks. Ja, vor allem, also er saved sie nicht unsere, weil er nagelt sie alle. Also ja. Da hast du auch nichts davon. Ja, vielleicht rettet er sich ja von einem Leben in Mittelmäßigkeit mit uns. Ja. Ich weiß es ja nicht. So. Aber ganz ehrlich, das eben sah schon gut aus. So Las Vegas und hier Wasser und Explosionen und Glas zersplittert. Also Half-Life 2 war jetzt auch nicht viel besser. Nee, also überhaupt nicht. Also, ja, ist doch super, ich will das spielen. Duke holt sich aus dem Automaten Essen raus, Leute werden weggesnipert, ein Flugzeug fliegt in den Tower, er spielt Pinball, ja, ein fliegender Alien wird mit... Skybox, es blitzt, ja. Oh, da, auf die Idee ist auf einem Esel, hallo? Ja, die... Okay, ja, die Facial Animations sind ja, aber waren für die Zeit waren die gut. Da ist jetzt eine, ich glaube, eine Waitress, die dann irgendwie sich wahrscheinlich in einem Diner eingeschlossen hat. Und da kommen die Schweinecops. Ich finde, die Cops an sich sehen auch cool aus. Ah, hier, genau, die qualmende Zigarre vom Genau, der Körner. General. Es sieht wirklich schon aus, als ob das ja fast ein fertiges Spiel ist. Ne? Genau, genau. Und dass die da einfach... Hier, Duke fährt Motorrad fucking her. Ja? Oh, zack, alles zack, explodiert, Kick. Man fliegt, es wird getreten, geschossen, geschrumpft. Miniaturgang, ein Terminator. Ein ganzes Hochhaus fällt runter. Ja? Die goldene Knarre, oh, die goldene Knarre. Das war ja sein Markenzeichen. Ja. Mr. Freeze. Oh, sie werden zu Zombies, die Soldaten. Genau. Ey, erzähl mir mal. Ja, das Riesenmonster, Alter, das ist doch geil. Das hat. Und jetzt Duke Nukem Forever, zack. Das kotzt mich an. Ich hätte das gern gespielt und das danach auch. Ja, und jetzt, warte mal, das Finale. Jetzt kommt ja der Spruch. Ich hab's nicht verstanden, was auch immer, aber der alte Sack mit der Stripperin davor und When It's Done. Also im Grunde, schaut euch den Trailer mal an, der ist dementsprechend verlinkt. Das sollte man echt machen, wenn man ihn nicht gesehen hat, weil tatsächlich, man wird überrascht sein, wie gut manche Sachen 2001 schon aussahen. Ja. Also das Potenzial war da. Ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt automatisch schlechter gewesen wäre als Half-Life, so vom, vom Gefühl her war da schon viel da. Und es hatte wirklich genau dieses Gefühl, was Duke Nukem 4D damals auch schon eben rübergebracht hat. Darüber hinaus, dass da viele Ideen wieder drin stecken, aufgebaut an dem, was man schon kennt, aber nochmal eine Stufe höher gepackt. Das wäre so ein Ding gewesen, wo ich damals nach 4 Jahren Wartezeit gesagt habe, okay Leute, wenn das Spiel ist, was rauskommt, ja, die ganze Warterei wird sich gelohnt haben, dann sehen wir uns in einem Jährchen wieder oder sowas spätestens und dann wird's geil. Ne? Und was ich zu Simon vorhin schon mal gesagt habe, ein bisschen so, ich kenne diesen Trailer natürlich sehr gut, das ist so, wie wenn man ein altes Spiel zurückgängt, ich hätte dieses Spiel eigentlich fast schon durchgespielt haben können. Fast, als hättest du es gespielt. Man denkt dran, als ob man es damals schon gespielt hätte, weil die Erinnerung ist ja noch da, aber es ist ja eigentlich nur dieser beknackte Trailer übrig, leider. Ja, aber es zeigt halt, dass auch das Spiel schon ja wirklich fortgeschritten war, also dass es nicht einfach nur eine Cutscene aneinander war, sondern es waren so viele unterschiedliche Ideen jetzt in dem Trailer, so viele unterschiedliche Szenen, auch Story-Elemente, die scheinbar, über die sie sich schon Gedanken gemacht haben. Da bin ich mal gespannt, ob wir, wenn dann jetzt irgendwann Duke Nukem Forever rauskommt von Gearbox, ob dann Szenen, die wir daraus kennen, vielleicht nur in geil wiedersehen. Ja, ja, man weiß ja nicht, wie viel übrig jetzt ist bei dem Spiel, was jetzt kommt, weil... Nein, natürlich, wollte ich noch... Ich wollte nur die Überleitung dorthin machen. Dieser Trailer war eben 2001 und dann ist es eben, ja, quasi, das ist die Zeit, wo dann aus When It's Done ist dann dieser Running Gag wirklich letzten Endes geworden. Weil, okay, 4 Jahre Entwicklungszeit für ein Spiel, das kann mal passieren. Ne? Half-Life 2 war 6 Jahre in der Entwicklung. Da gab es ja auch vorab dann Geschichten, wo der Code geleakt wurde und irgendwann in einer russischen Seite gelandet ist, den man so zwei Jahre vorab dann sich angucken konnte und das Spiel trotzdem komplett umgebaut wurde und immer noch dann als, ja, rausgekommen ist und als moderner Klassiker gilt. Also andere Serien hatten auch das Problem, aber Duke Nukem hat sich dann so weiter verzögert. Das nächste konkrete Lebenszeichen war 2007, wo es dann wieder einen komplett anderen Trailer dann gegeben hat, der, fand ich bei weitem nicht so beeindruckend war. Es war auch kein richtiger Trailer, sondern nur Duke, der an der Handelbank sitzt und ja, irgendwie so muckig pumpt und du siehst nur ein paar kurze Schweineausschnitte, die dann der schreien. Der war wirklich für einen Arsch. Ja. Also so, das war kein Trailer, das war so ein schlechter Render. Es war ein Mini-Teaser, um zu sagen, hey, uns gibt's auch noch. Ich glaube, ich habe damals in Sachen Game One, das werde ich auch nochmal verlinken, das Kluggeschissen gemacht, wann kommt endlich Duke Nukem Forever raus? Inklusive der Liste, was alles denn damals passiert ist, seitdem Duke Nukem angekündigt wurde, inklusive der kompletten Metal Gear Solid-Reihe und allen GTA-Spielen. Ja, ich finde allein so die komplette Metal Gear Solid-Reihe sollte einem zu denken geben, dass das alles in die Zeit passt. Und Schalke 04 ist nie Meister geworden. Das ist der wichtigste Punkt. Ja, okay, da können wir auch bei Duke Nukem 8D drüber wahrscheinlich reden. Können wir dann weiter drüber reden. Nee, 2007 gab es nochmal das Lebenszeichen und letzten Endes, spätestens da, ich hatte Duke bis dahin eigentlich persönlich aufgegeben, ne, weil, okay, wenn's kommt, ich werde spielen, ich werde es mir angucken, aber diese Vorfreude, da, die ist nicht mehr wirklich da vorhanden, weil ich habe mich spieletechnisch sowieso schon anderweitig versorgt, was es angeht und die Enttäuschung, das war zu viel Enttäuschung, um da nochmal wirklich Freude zu entwickeln, was es angeht. Und die wurde ja bestätigt dann, ja, letztes Jahr, glaube ich, war es, ne? Ich meine, damals war die Eintracht eine der 5 besten Mannschaften in Deutschland. Kann man sehen, wie lange das her war. Verdammt nochmal. Wird auch nie wieder so sein. Auf wen wolltest du jetzt zurück? Nee, ich wollte auch zurück, dann, es war ja, gut, man konnte so denken, gut, 2007, vielleicht klappt es ja jetzt, aber hat natürlich auch wieder nicht geklappt. 2008 gab es kein Duke Forever, 2009 gab es keinen und ich glaube, es war dieses Jahr erst, als es offiziell dann gecancelt wurde, oder nicht? Ja, ich glaube auch. Lass es war auf jeden gucken. Fall dieses Jahr, Anfang des Jahres vielleicht. Weiß ich auch nicht. Also es hieß auf jeden Fall, dass 2K eine Klage hatte. Mhm. Also 2K hat die Entwickler im Grunde verklagt, weil weil irgendwie die Versorgung mit Geld nicht mehr sicher war, weil 2K keinen Bock mehr drauf hatte und auch meinte irgendwie, ja Leute, entweder, weißt du, entweder oder. Ja. Irgendwie Ende 2009, ist es damals zerbrochen, ja. Dann haben sie, Ende 2000, nachdem das gesettelt war, nachdem das diese Gerichtsgeschichte vorbei war, ich glaube, das war dann im März 2010. Ja, Juni, 11. Juni 2010, okay. Haben 3D Realms und Take-Two sich geeinigt. Genau, und danach konnten ja erst überhaupt die Rechte verkauft werden an Gearbox. Ja. Wobei also, ich davon ausgehe, dass die schon vorher, wenn, haben sie schon vorher angefangen. Also hier steht gerade auf dem schlauen Zettel sozusagen, dass Gearbox schon 2009 quasi angefangen hat, von zu Hause aus. Ja, das ist genau das, was ich gerade vermutet habe. So, die sind ja auch nicht blöd. Ja, also Es ist nicht Gearbox an sich selber, weil Gearbox gehört ja eigentlich zum Take-Two-Konglomerat. Ne? Die haben ja Borderlands, glaube ich, zuletzt gemacht für Take-Two. Und ein kleiner Stamm an Gearbox-Leuten, die sich Triptych Games nennen, ein ganz komischer kryptischer Name, werde ich nochmal verlinken hier, die haben von 2009 an zu Hause quasi, sagen wir mal inoffiziell, oder die haben auf jeden Fall an der Fertigstellung des Duke-Projekts dann gearbeitet, weil, ja, 2K Games oder... wenn es sonst keiner macht, muss es ja machen. Natürlich, 2K Games hat so und so viele Millionen dort reingesteckt und damals noch vor GT Interactive und wie die alle hießen, die haben irgendwann, nee, wir nehmen euch das Spiel jetzt weg. Ich weiß noch, ich war sogar auf irgendeiner E3, ich weiß nicht mehr welche das war, 2005, 2006, keine Ahnung, da haben die sogar angeblich hinter verschlossenen Türen Duke Nukem gezeigt. Wahrscheinlich war es nur so dieser Level oder so. Haben die sicher fertig gehabt, da bin, denke ich schon. Ja. Ja. Nur sie haben halt wahrscheinlich nichts anderes. Was ich hier sehr interessant finde, der Randy Pitchford, der CEO von Gearbox, der Chef, hat auch mal früher an der Expansion von Duke 4D gearbeitet und hat sogar an Forever mitgearbeitet für eine kurze Zeit. Also ist er einer quasi aus dem Stamm, ne, der dort auch ein leicht persönliches Interesse wohl daran hat. Ich traue denen das auch zu. Also ich traue denen das auch absolut zu, ja. Gearbox ist ja jetzt auch kein Spiel, was jetzt... Also ich meine, es ist ein Ego-Shooter mit ein paar Interaktionsmöglichkeiten. Es ist ja jetzt auch nichts, was speziell, also es ist nichts, wo man sagt, das kann nur Miyamoto machen oder so, sondern das ist was, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass auch ein anderes Team, das erfahren ist und auch weiß, was den Spirit des Spiels begreift, dass das das umsetzen kann. Ich glaube, dass man das outsourcen kann. Ja, ich glaube, jetzt hat jeder quasi diesen Nimbus verloren. Es muss jetzt das perfekteste Spiel aller Zeiten sein. Ne? Weil ich will einfach nur, bringt das Spiel raus, ich will es einfach spielen. Ja, man wird ja auch älter, so ich möchte nicht erst den nächsten Teil dann spielen, wenn ich 80 bin. Eben. So, also die sollen einfach jetzt mal anfangen, eine Serie daraus zu machen und dann sehen wir weiter so. Aber in weniger als diesen 13 Entwicklungsjahren hast du die komplette Halo-Serie abgeschlossen, jetzt mit Halo Reach, was gerade rausgekommen ist. Aber da hätten sie sich auch den einen oder anderen Teil sparen können. Das ist ja auch schon ein Statement, dass die uns schon so weit haben, dass wir schon sagen, mir ist egal, ob es gut ist, bringt es einfach raus, ich will es zocken. Ich will gar nicht, dass es gut ist oder ist mir scheißegal, ich will einfach, dass es rauskommt, weil man, das ist wie so ein, weißt du, es ist wie so ein Komplex, den man mit sich rumträgt und man will endlich es rauslassen. Das so, ungespielte Spiel. Ja, genau, das ungespielte Spiel. Diesen emotionalen Ballast muss ich endlich abwerfen. Ja, den muss ich an Maus und Tastatur einfach mir ausleben lassen. Ja, wir haben gerade ja eben noch drüber geredet, in der Pause, Gregor, dass die Jungs von Gearbox wären gut berufen, auch so diese ganze Geschichte irgendwie mit einzubauen in dieses Universum, in dieses Duke-Universum, weil, also Gregor hatte die tolle Idee, man könnte ja auch irgendwie, weißt du, so in den Engines mal wechseln und Duke sieht sich halt in so einem Spiegel in seiner hässlichen Grafik und irgendwie so, no! Oder die Aliens bringen ihn in so eine schlechte Hardware-Ecke, wo er halt in Scheiß-Grafik spielen muss, sodass man selbstreferenziell damit umgeht. Ich bin mir sicher, dass es Anspielungen geben wird. Und wenn nur der erste Satz ist irgendwie, you're late, und er sagt irgendwie, I'm right on time. Ja, sowas. Ist mir hoffentlich genug irgendwie davon, sowas muss kommen, so, also da bin ich mir sicher, dass die... Ja, aber ich will da viel von. Ich will, dass das so das erste Meta-Ebenen-Spiel wird, was man nur ganz rafft, wenn man diese Entwicklung mitgekriegt hat. Fände ich cool. Also ich fände es schön, wahrscheinlich nicht massenmarkttauglich, aber es ist ja dann so nebenbei versteckt. Du kannst sowas ja auch, wenn du das ganz gut machst, dann so verbauen, dass es natürlich, wenn du in der Geschichte drin bist, dann bekommst du diese Zitate mit, aber es funktioniert dann an sich auch so. Ja. Na? Und wenn er dann in einem alten, crappy Uraltspiel dann dort drin ist oder sich auf einmal in Duke 4D dann selber sieht, vielleicht gibt es ja auch irgendwie einen Moment, was weiß ich, der in Duke 4D gewesen ist, wo du dann irgendeinen Platz... revisited. Genau, irgendeinen Platz, wo du nie hingekommen bist und den konntest du nur sehen und das Jetpack ist dort nicht hingefunden. Auf einmal bist du auf der anderen Seite dort in Duke Nukem Forever und guckst da runter, wie der gerade mit dem Jetpack ankommt. Irgendwelche solche Geschichten. Da gibt es irgendeinen Ansatz, den die bestimmt finden können. Ich muss jetzt gerade dran denken an sowas wie, durch irgendeinen Zufall haben die halt eine Waffe, mit der man in der Zeit reist und dann reist man für zwei Level durch die Zeit und trifft seinen alten Duke, der da noch scheiße aussieht und in der scheiß Umgebung und so. Also man könnte so viel machen. Mir würde es schon reichen. Es würde so viel geben. Also es würde mir schon reichen, wenn man zum Beispiel diese berühmte Kinoszene, weißt du, wenn du ins Kino kommst und er kommt da rein und sagt, it still looks like shit. Oder irgendwie so. Du machst den Projektor an, es läuft der alte Trailer. Ja, irgendwie so. Ja, aber kann man ja alles machen. Ja, genau. Also ich hoffe, das ist eigentlich die einzige Hoffnung, die ich auch an den Teil dann habe, den Gearbox macht, ist, dass die nicht einfach nur den Namen nehmen und im Prinzip jetzt ein neues Franchise starten mit komplett eigenen Ideen, wo man aber eigentlich nichts mehr von früher erkennt, sondern ich erwarte auch so ein bisschen, dass sie so einen Tipp mit dem Hut machen, weißt du, so, so ein anerkennendes Zunicken für alle Leute. Also was Gearbox jetzt natürlich macht, die machen ja innerhalb der Kürze der Zeit kein neues Spiel, weil das wurde ja jetzt erst gerade vor ein paar Wochen vorgestellt auf der PAX, der Penny Arcade Expo Messe in den USA, und es soll, da haben sie ja schon gesagt, es ist effektiv fertig und die wollen es jetzt 2011 offiziell rausbringen. Sie nähen alles zusammen, was die Jungs hinterlassen haben. Alles, was dann 3D Realms dann noch fertig gemacht hat, wird so Spiele fertig gemacht. Ob da noch ein paar Ideen reinkommen, also solche Elemente wie alte Level verbauen, ich glaube, das wäre in der Kürze der Zeit von Gearbox nicht machbar, aber wenn die alten Leute daran gedacht haben. Man weiß ja nicht, ob es im Original vielleicht sogar schon geplant war, sich so selbstreferenziell auf sich selbst zu beziehen. Ja, genau. Würde ja passen auch. Aber ich fände das in der Konsequenz, weil das könnte natürlich jetzt wieder so ein Franchise-Starter sein. Es wäre so gut, ich würde es mir so wünschen, wirklich. Es fehlt ein bisschen Witz auch wieder in dem Genre, finde ich. Ja, absolut. Es ist ein Genre, was dann eben sehr, sehr, weil es durch die Technik auch so informiert ist, du kannst natürlich sehr viel Bombast machen. Und Emotionalität und Dramatik und alles, was zu einem Shooter da dazugehören kann. Maria! Um ein anderes Spiel mal zu zitieren. Das wäre jetzt Schmiers of War, oder was? Zwei. Schmiers of War 2. Ich wusste es ja vorher, als ich auf einen zugetoggelt kam, war mir sofort klar, wie das gleich... Das ist das. Ja genau, als ob die da so rauskommen. Genau. Entschuldigung, okay. Bullshit. Anderes Thema. Aber so diese Emotionalität, die in vielen Shootern vorherrscht, du hast eben dieses Augenzwinkern nicht mehr wirklich da. Ne? Und selbst wenn das ein Relikt aus den 90ern ist, für Leute, die in unserem Alter dann ungefähr sehen, aus der Teenagerzeit eben, wo das eben noch richtig gezündet hat, ich vermisse es auch ehrlich ein bisschen. Ne? Ja, so eine gewisse Selbstironie in Videospielen darf ruhig wieder ein bisschen mehr Einzug finden, finde ich auch. Und du musst dann eben nicht nur den Hardcore-Super-Pathos-Scheiß haben, der sonst davor herrscht. Einfach mal wieder... Ja, also bei Duke Nukem, von mir aus, ey, der kann vor einer 800 Quadratkilometer großen amerikanischen Flagge kämpfen. Völlig okay. Da passt es ja zu diesem ganzen Macho-Scheiß dazu. Also so da ist es ja auch los. Ich meine, nicht umsonst hier bei Trailer 2007 war direkt da so... Ja. Die amerikanische Flagge am Brennen. Das ist so, das ist halt geil irgendwie. Das ist wirklich, jetzt wurde Trailer gesagt, einer meiner absoluten Lieblingstrailer aller Zeiten, die haben vor ein paar Jahren die Duke Nukem Trilogy rausgebracht, wo die alten Spiele nochmal verbaut sind, ich glaube für den PC. Und da besteht der Trailer 3,5 Minuten nur aus dem Logo, was auf verschiedene Arten ins Bild kommt und rübergeschwenkt wird und rübergehauen wird. Und denkst nach so einer Minute, ja... Okay, jetzt ist der Gag vorbei, dann wird's unlustig und dann wird's wieder lustig, weil es so lange dauert. Die typische Family Guy Nummer. Ja, okay. Je länger du siehst, ist ein großartiger Trailer. Muss ich auch mal dementsprechend. Kommt ja auch Duke Begins, ist ja geplant für 2012, habe ich auf Wikipedia, also wurde angekündigt, dass es ein Prequel geben wird, wahrscheinlich dann halt, wenn der, also das wird dann, denke ich mal, das wird der Teil sein, den entweder Gearbox dann macht, so richtig einen eigenen oder vielleicht wieder als Franchise zu jemand anderem abgegeben. Aber fand ich auch interessant zu sehen und zu hören, dass man scheinbar auch weiter plant. Duke Begins ist auch momentan, glaube ich, nur für den PC dann angedacht. Im Gegensatz zu Forever, was natürlich mittlerweile durch den Markt wieder geschuldet ist, auch als PS3 und Xbox. Die müssen das überall raus. Die kriegen ihre Kohle eh nicht wieder rein. Die sollen einfach nur versuchen, so gut wie möglich auf Null zu kommen. Ja, also das Ganze nur am PC rein festhalten, ist, glaube ich, mit Crysis 2 jetzt endgültig in die Binsen gegangen. Ja, Leute, es klappt einfach nicht mehr. Die Zeit ist vorbei, so... Es spielen nicht mehr so viele Leute PC und die es tun, viele kopieren davon scheinbar auch und eben. Ja, es ist halt das Problem. Ey, wenn ein Call of Duty sich 15 mal Millionen auf Konsole verkauft und 400.000 mal auf PC, dann hat das seinen Grund, warum das dann so ist. Bevor wir rausgehen, möchte ich noch kurz zwei Sachen hier kurz erwähnen in Sachen Duke Nukem. Einerseits natürlich, es gab ein Spiel zwischendurch drin, was mich ein bisschen an Duke Nukem erinnert hat auf dem PC, das war Serious Sam, Teil 1 und 2. Ja, aber wirklich, aber nur vage, weil es war wirklich ganz plump, wie so ein Abziehbild vom Duke. Genau, wo Duke ein Abziehbild eigentlich vom Boom gewesen ist, aber auch geil, ja. War das ein Abziehbild des Abziehbildes, aber es hat ein bisschen dieses Feeling leicht erhalten, fand ich. Also ganz leicht. Ja, sie haben es auch gut versucht. So, sie haben diese One-Liner übernommen, Sam, I am und so diesen ganzen Quatsch. Und es gab viele Gegner, es war eher auf lustig. Die HD-Version zeigt ja auch, die jetzt rausgekommen ist, dass es ja auch schon Fans hat. Schlecht fand ich es auch nicht. Aber das war schon so eine polnische Version von Duke Nukem, ohne jetzt Polen beleidigen zu wollen. Ihr wisst, was ich meine. Einfach dieses etwas zu billig. Ja, da kommst du nicht mal raus. Also du weißt, was ich meine. Wie polnische Zeichentrickfilme, die sahen auch immer schräg aus. Oh, kein Tom und Jerry, Bollek und Lollek. Bollek und Lollek. Ja, aber Serious Sam war auch vom Spielerischen her eher vergleichbar mit Boom. Einfach Horden von Gegnern, du musst einfach nur spratzen. Da gab es nicht wirklich viel zu entdecken. Das waren alles viereckige Riesenareale irgendwie. Das war schon vom Charme, von der Atmo, von allem einfach 10 Nummern schlechter. Da würde ich eher noch so Spin-Offs nennen, die dann auch von den 3D Realms kamen, wie... da wollte ich, genau. Schlott, dürfen wir nicht sagen. Schlott. Schlott? Blut. Ah, Blut. Ich dachte, ihr meint jetzt Schatten Warrior. Ach so, ja, der mit Schatten, dem Ninja, der Schattenkämpfer, der immer auch lustige, genau, ja, der hat auch immer lustige One-Liner und der hatte das Katana und der hat so asiatisch geredet mit so asiatischem Akzent, nicht? Doch, kennst du? Genau. Das war wie Duke Nukem 4D, nur halt mit einem Ninja in der Asia-Welt. Ja, also. Naja, gut. Das war ganz cool. Also ich kenne nur das, was wirklich auch von den Duke-Leuten kam. Das war Blut. Und das war so mit Zombies und aber es hatte im Prinzip die gleichen Features und die gleiche Engine und die gleichen lustigen Sachen. Also das war auch ziemlich geil. War das von denen? Ja, ich weiß noch, die hatten auch noch einen anderen Indextitel gemacht, also Schattenkämpfer 97. War auch mit Duke Engine in allem. Genau, also, genau, der quasi die Ninja-Variante dann dort gewesen ist. Und ich dachte, du spielst jetzt dann auf der Aufstieg der Triaden. Der war aber nicht von denen. Der war von Apogee Software. Ja, aber nicht von 3D Realms. Doch, Apogee ist 3D Realms. Ja. Apogee hat den 95 rausgebracht. Ein Jahr vor. Im Zweifelsfall nicht mit Gregor Agion, weil du weißt halt nicht. Ja, weil er weiß es im Zweifelsfall immer besser. Ja, weil er Wikipedia vor sich hat. Ja, sag ich ja. Also am Kleinen. Nein, aber das Spiel wurde vor Duke 4D von Apogee oder später Apogee Software oder später bekannt als 3D Realms. Genau, das kam davor raus. Das kam davor raus, genau. Aber das ist auch ein relativ bekanntes, was vor allem auch, okay, man muss sagen, das war ja effektiv eigentlich das Nachgemachte von denen für Castle Stolfenbein. No, ja. Weil das war ja so die abgedatete Version, das Triadenspiel von Apogee. Und danach jetzt weiß ich endlich, welches Spiel ihr meint, was Triaden im Titel ja. hat. What? Der Aufstieg der Triaden. Ah, jetzt verstehe ich, ja doch, das kenne ich. Habe ich nicht gespielt, aber habe ich ganz oft verkauft. Hinter dem Tresen. Natürlich. Und auch Blut. Blut und das, die gingen sehr gut ab. Ja. Die hat man gekauft. Ich weiß echt nicht, ob Blut dann auch von denen gewesen ist, was das finde ich hier momentan nicht, aber das war auch nicht meine PC-Zeit, muss ich unbedingt sagen. Game of Moby Games. Ja, Leute, mir ist es eigentlich egal. Ich wollte eigentlich noch erwähnen, der Duke natürlich zwischendurch war in kleineren Spin-offs hier drin. Es gab Manhattan Project auf dem PC, was eigentlich den klassischen 2D-Duke Nukem entsprochen hat. Es gibt ein eher auch mittelmäßiges Game. Für Cellphones gibt es auch Bikini Project. Oh fand ich toll. Also allein wegen dem Titel habe ich nachgeguckt, was das denn jetzt für ein Spiel war. Aber es war natürlich scheiße. Aber... Da guckt man schon mal genauer hin. Da guckt man schon mal genauer hin, was dort gezeigt werden kann. Und ein Spiel, was ich ganz gern gespielt habe, was aber auch mittlerweile nicht so gut gealtert ist, für die PlayStation 1, Duke Nukem Time to Kill. Tomb Raider-mäßig, gell? Was sehr Tomb Raider-mäßig. Oder auch wie Fade to Black, damals das... Ist das auch von Another World Flashback 2. Genau. Ja, das fand ich sehr schwierig zu steuern, fand ich damals. Also ich bin nie wirklich reingekommen auf der PlayStation, obwohl ich Flashback... Die haben das damals auch noch nicht so richtig gekonnt. Konnten diese sie auch Third nicht wirklich. Person, das war schwierig für die. Ja, da haben... Es gab doch auch Land of the Babes. Land of the Babes, das waren zwei Teile. Also es war quasi ein Third-Person Duke Nukem-Spiel. Ein bisschen angelehnt an Tomb Raider mit so großen Levels, die du erkundet hast, Zeug finden konntest. Es war, ich glaube, ein bisschen weniger rätsellastig als Tomb Raider. Also es war nicht so, dass du dich komplett verlieren konntest. Also Wegwerfspiele, die so nebenbei erscheinen, wo ich denke, warum habt ihr nicht lieber an dem Spiel gearbeitet? Ich hab's sehr, sehr gern gespielt. Aber hier steht, Blut ist von Monolith Productions. Siehste? Tja. Monolith, was haben die denn gemacht? Ja, aber Siehste? Das sind doch nicht... Monolith hat... nee, ich glaube, Eddie bleibt dabei. Das sind die Typen, die No One Lives Forever gemacht haben. Ja, aber die haben ja Nolf. auch... Ja, die haben, also die waren bei GT Interactive. Shogo haben die zum Beispiel gemacht, da kann ich mich noch dran erinnern. Shogo? Shogo Mobile Armor Division, dieser Ego-Shooter-Schrägstrich, wo du den großen hier Anime-Mechers da rumgelaufen bist. Klar, doch, den kenne ich auch noch, den. Ja. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Oh, The Terra Core haben die gemacht. Ja, aber jetzt zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Also es gab noch die PlayStation-Teile. Die fand ich, hatte sehr viel Spaß damit gehabt, damals auch zu einer Zeit. Da, das hatte ich Simon auch vorhin kurz erzählt. Da hatte ich irgendwas mit dem Rücken. Ich habe auch da schon nicht zugehört, ja. Ich konnte mich 3 Tage lang nicht bewegen und ich habe 3 Tage nichts anderes gemacht als Duke Nukem Time to Kill gemacht, weil ich hatte ja Time to Kill effektiv und deshalb habe ich noch gute Erinnerungen an das Spiel. Nicht schlecht. Aber im Endeffekt war das Einzige, was noch zwischendurch von Duke gekommen ist, eine Handvoll Spin-Offs und es war eben ansonsten nur Warterei. Die ja zum Glück jetzt bald ihr Ende finden wird. Also trotz aller, ich vertraue jetzt natürlich jetzt hier Gearbox. Ja, jetzt muss man. Aber eigentlich so ein kleiner Teil ist anders konditioniert bei mir. Ich kann mir nicht wirklich eingestehen, dass Duke Nukem Forever wirklich rauskommt. Es ist wie so ein Hund, der einmal 12 Jahre lang geprügelt wurde. Du bist einfach und dann sagst du, ich prügel dich nicht mehr. Und der Hund zuckt trotzdem bei jedem. Oder hast du die letzten 12 Jahre mich gehauen? Ja, mal gucken. Aber diesmal höre ich wirklich auf. Ja. Aber diesmal neu. Du hast mich doch gerade gehauen. Nein, habe ich nicht. Nein. Das war freundschaftlich. Nostalgie. Ja, aber du hast völlig recht. Und alle, die Bock haben vielleicht oder Bock bekommen haben jetzt oder vielleicht auch nur den 97er Trailer sehen wollen, den 97er, 2007er. Den 2007er. Die sollten sich auf jeden Fall den von der PAX angucken, weil da sieht man halt quasi ein Tutorial-mäßiges Intro, was sehr an das alte erinnert und dann hast du einen Übergang und dann sieht man noch ein bisschen vom richtigen Spiel. Also ganz im Ernst, ist wirklich, also ich fand, mir hat's gefallen, es ist sehr pubertär, es ist der typische Scheiß, so könnte man sagen. Und auch die Sprüche sind nicht besser geworden. Er hat wirklich immer noch diesen einen irgendwie mit dem Bubblegum. Ja. It's time to kick ass and chew bubblegum. Der direkt aus dem geklaut ist. Ja, das weiß ich, die klauen immer noch alte Sprüche aus alten Filmen und kommen damit durch. Aber irgendwie ist das auch so geil, weil der Sprecher halt auch so gut ist. Ja, John St. John. Der Mann, der nur einen Namen braucht und 2 draus macht. Und zwei draus macht, ja. Ich würde auch gerne Saint heißen. Ed Saint Ed. Ja. So hieß der verschollene Bruder von Airwolf hier, von dem. Hatten wir schon. Hast du doch schon dein Nerdwissen auch noch doppelt anzubringen? Ja, wie John St. John. Ja. So die perfekte Klammer. Nee, aber im Grunde, ja, man sieht, obwohl es eigentlich effektiv nur ein Spiel gegeben hat bisher in der Duke Nukem-Reihe, exklusive dem, was noch nicht rausgekommen ist, dass wir trotzdem nochmal 80 Minuten jetzt drüber quatschen konnten, sieht man, was für einen Effekt einfach der Duke hinterlassen hat. Durch das eine Spiel, was gekommen ist und durch das eine Spiel, was nicht gekommen ist. Wir hätten diesen Podcast aber auch nie gemacht, wenn jetzt nicht tatsächlich Duke angekündigt worden wäre. Weil man hätte gesagt, komm, scheiß drauf, ich will nicht mehr drüber reden. Exakt. Genau, ich wäre auch zu durch gewesen dafür. Aber ich glaube, das ist auch ein guter Zeitpunkt, um jetzt uns dann verabschieden und sagen, der nächste Podcast kommt, when it's done. Ja, definitiv, genau. Ja. Hört auf zu nerven, der arme Gregor hat auch noch einen richtigen Job. Oder also, 2 oder 3. Oder auch eigentlich sogar 2, ja. Und wir alle auch. Also mal nicht hier immer so ungeduldig werden. Nee, aber jetzt kommen die ja regelmäßig. Deshalb sitzen wir ja jetzt ja auch zusammen und machen das hier. Aber ich bedanke mich nochmal hier beim Ede und beim Simon, dass ihr euch jetzt nochmal rausgezogen habt aus der Game One-Arbeit, um mit mir kurz über ein Thema zu reden, was eigentlich schon alle durchgekaut haben. Yay! Yeah. Ja, tatsächlich. Also die hatten alle auch genug Zeit. Aber wir haben gewartet bis zum richtigen Moment. Bis zum richtigen Zeitpunkt, ja. Like my hands, wir wollten es ja perfekt machen. Ja, wir hätten ja einen hinscheißen können vor einem halben Jahr oder so, aber nein. Ja, when it's done. In diesem Sinne, come get it. Simon Kretschmer. Wiedersehen. Okay. Sind wir am Ende? Ja, ciao. Haben wir noch irgendwas? Jetzt muss noch was Lustiges kommen, wir haben weitergeredet. Ja, komm, dann mach. Nein, du machst ein Zitat. Da mache ich ein Zitat, aber wir machen die Zitate von Duke. Komm, in deiner besten Duke-Stimme. Sag Mann, jetzt. Ich kann keine. Sehr gut. Okay, das reicht. In diesem Sinne. Bläh. TextEdit. About TextEdit. Preferences. Services. Chinese text converter. Disk utility. Finder. Font book. Grab. Screen. Selection. Timed screen. Import image. Mail. Script editor. Speech. Hide text edit. Hide others. Quick text edit. Quick text edit. File. New. File open. File open recent. Close. Save. Save as. Save all. Revert to saved. Show properties. Page setup. Print. Edit. Undo typing. Paste. Paste and match style. Complete. Select all. Insert. Line break. Paragraph break. Page break. Find. Find next. Find previous. Jump to selection. Spelling. Check spelling. Check spelling as you type. Speech. Start speaking. Special characters. Format. Font. Show fonts. Bold. Italic. Underline. Outline. Styles. Bigger. Smaller. Kern. Ligature. Baseline. Character shape. Show colors. Copy style. Paste style. Text. Align left. Center. Justify. Align right. Writing direction. Show ruler. Copy ruler. Paste ruler. Spacing. Link. List. Table. Make plain text. Prevent editing. Wrap to page. Allow hyphenation. Window. Minimize. Zoom. Bring all to front. Help. Text edit help. So, mal ganz im Ernst, wer hat hier bis zum Ende mitgehört? Also Leute, nicht bei jedem Podcast am Ende befindet sich was, anders als in diesem hier.